Schönen guten Tag, hallo. Die Guten Geschichte. Abend. Ich bin der Abel und ich bin heute hier mit dem Chris. Und die Geschichte des Kulturmarxismus ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Wir werden uns heute etwas mit der roten Angst befassen und ein Video von Sally ist gay schauen und das ein bisschen kommentieren und noch mehr Kontext dazu geben zu den dargelegten Informationen von Sally. Und Ja, da wird, ja. weil wir haben das Wort Kulturmarxismus hier ja schon häufiger mal verwendet, bei den Weltraumaffen. Und ich habe ja auch mal einen Artikel über Gamergate geschrieben, wo ich das drin verwendet habe und auch mich auf die Frankfurter Schule bezogen habe. Von daher fühle ich mich hier natürlich so ein bisschen angesprochen. Ja, ich natürlich auch. Ich verwende auch sehr häufig das Wort Kulturmarxismus. Ich persönlich, ich schreibe seit längerer Zeit an einem Buch über Internetkultur. Und wenn das abgeschlossen ist, würde ich gerne ein Buch über Kulturmarxismus schreiben. Und ich habe dazu sehr viele, ja, Quellen zusammengetragen, Dutzende Bücher gelesen, Frankfurter Schule selber gelesen und bin halt sehr in dem Thema drin und bilde mir halt auch ein, da so ein bisschen eine Übersicht zu haben. So, ich bin natürlich nicht von Irrtum gefeit, so ganz klar, aber halt, ich wäge mich in der Lage, hier ein bisschen mehr Kontext zu schaffen. So, und bevor wir das Video selber schauen, also Sally hat ja noch da einen ersten Teil gemacht zum McCarthyism. Oder der Red Scare, der roten Angst in den USA. McCarthy war ein ja, Kongressabgeordneter, der ja, bestimmte Teile der amerikanischen Regierung beschuldigt hat, Kommunisten zu beherbergen. Und in den Medien, in den Filmen, in der Geschichte wird McCarthy immer sehr stark negativ erwähnt. Und also der Kalte Krieg, der ist jetzt schon eine ganze Weile vorbei. Und nachdem die Sowjetunion zusammengefallen ist, wurden Archive geöffnet innerhalb der Sowjetunion. Und die US-Regierung hat auch die Venona Papers freigegeben. Venona, das war ein Geheimprojekt innerhalb der amerikanischen Regierung. Die haben Nachrichten abgefangen, die zwischen sowjetischen Agenten aus den USA und den Kreml geflossen sind. Die konnten die 30.000 Datensätze nicht komplett entschlüsseln, sind bis heute nicht komplett entschlüsselt, aber ein kleiner Teil wurde entschlüsselt. Und mit Archiven, die nach dem Kollaps der Sowjetunion freigegeben worden sind und auch mit den Namen, die in den Venona Papers auftauchen, ist man historisch zu dem Schluss gekommen, dass sozusagen die Red Scare, die rote Angst, die war absolut gerechtfertigt. Man hatte kommunistische Infiltration bis in die höchsten Ränge in der US-Regierung. Das, was McCarthy dachte, was vor sich geht, das war untertrieben. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob der das persönliche Verhalten von McCarthy selber, ob das ordentlich war und ob das richtig war, wie er die Sache angegangen ist, was er gemacht hat. Aber sozusagen, dass es eine wortwörtlich kommunistische Verschwörung innerhalb der US-Regierung gab, ist historisch gut belegt. Also das steht nicht unbedingt wirklich groß zur Debatte. Und da würde ich jetzt euch kurz ein paar Personen vorstellen, denen McCarthy-Hearings antanzen mussten und bei denen man ja, denen man Fragen gestellt hat und welche Informationen man später über die herausgefunden hat. Und wichtig zu erwähnen bei McCarthy-Hearings ist auch, dass ein großer Teil der Quellen von McCarthy FBI-Akten waren, die nicht zur Veröffentlichung freigegeben worden sind. Und Teile der Hearings von McCarthy, die wurden öffentlich gemacht. Und man durfte innerhalb dieser Hearings dann die FBI-Daten, aufgrund dessen man den Verdacht hatte, nicht erwähnen und musste sich dann öffentlicher Quellen bedienen. Und deswegen sind halt die Hearings zum Teil sehr merkwürdig. Also die hätte man besser nicht öffentlich gemacht. Also es gibt selber zu McCarthy viele Kritikpunkte, die man vortragen kann. Aber kommen wir jetzt zu den Personen. Solomon Adler, der war im Treasury Department, also Finanzministerium. Der war Part of the Silver Master Group, also ein Spionagering. Der war ja Teil der kommunistischen internationalen Liaison Department. Und der hat zusammen mit Harry Dexter White, Assistant Secretary of the Treasury, und Frank Coe, Director of the Treasury Division of Monetary Research, zusammengearbeitet. Die hatten einen Ring zusammen. Und Adler war stark gegen ein 200 Millionen starkes Programm an die nationalistische Regierung in China, also die, wo gegen die Kommunisten gekämpft haben. Und die haben zu dritt dafür gesorgt, dass innerhalb des Finanzministeriums die Idee, dass man den Antikommunisten hilft, weil die hatten ziemliche Probleme mit Inflation. Zwischen 43 und 45 war die Inflation bei über 1000%. Die haben dafür gesorgt, dass man diese 200 Millionen Dollar nicht an die Antikommunisten auszahlt. Und die Antikommunisten, die haben gegen Mao und gegen Japan gekämpft. Und ja, die sind halt später in den Venona Papers aufgetaucht. Also innerhalb des Finanzministeriums. Das ist halt schon irgendwie, weiß ich, finde ich heftig. Überlegt euch mal, jemand vom internationalen Department von ISIS arbeitet bei uns im Bundesfinanzministerium und entscheidet dann, dass man den Anti-Assad-Kämpfern oder dem Assad nicht kein Geld zur Verfügung stellt. Ob es da vielleicht einen Interessenskonflikt gibt, so ich, weiß ich so. Nächste Person wäre Cedric Henning Belfrage, so ein Filmkritiker, ein Journalist, Autor, politischer Aktivist. Und der hat den National Guardian gegründet, also co-gegründet. Das war eine Zeitung. Er war sowjetischer Agent und auch Teil der sowjetischen Sicherheitskoordination. Er war Press Control Officer. Nach dem Fall der Nazis war er Teil des US Department für psychologische Kriegsführung und er hat mitgeholfen, die Presse in Deutschland, im okkupierten Deutschland neu zu ordnen. Hat zum Beispiel Frankfurter Rundschau ja, mitgegründet oder halt dafür gesorgt, dass die Zeitung gegründet wird. Später hat er bei den New York Post und den New York Times gearbeitet. Und man hat ihn historisch später mit den ganzen Daten, die nach dem Fall der Sowjetunion rausgekommen sind, mit als ja, sechster Mann der Cambridge Five ja, identifiziert. Und die Cambridge Five waren Spionagering innerhalb der britischen Regierung. Und ja, die Zeitung, die er gegründet hat, die war pro Mao, also dass Mao in die Macht gekommen ist und man ja, Tote in Millionen zu beklagen hatte, war der pro Mao und ja, pro maoistische neue kommunistische Bewegung in den USA. Dann gibt es Lattermore. Lattermore war ja, ein Mann, der in einem Think Tank gearbeitet hat, der IPR. Und in diesem Think Tank hat man dem State Department geholfen, Policy Research zu machen und geholfen, ja, halt Policy, also die Politik zu entwerfen, wie man sie denn im, ja, im asiatischen Raum umsetzen soll. Und Lattermore hat ja, relativ interessant über die stalinistischen Schauprozesse geschrieben. Er hat sie als Form der Demokratie gefeiert. Und er hat auch Gulags besucht und hat gesagt, dass es ja absolut human ist, wie es hier zugeht und dass die Leute sogar Gemüsegarten haben, damit die Leute gut ernährt sind und dass ja die Zwangsarbeit gar nicht so schlimm ist und dass man die Leute ja auch bestrafen muss. Und er hat halt Gulags angepriesen. So. Das ist halt so wie auf der Ebene, wenn man sagt, ja, ein Komplex von Auschwitz, der hatte ja auch eine Kapelle. Ja, das war der, wo die Leute sich zu Tode gearbeitet haben. Nicht der Teil von Auschwitz, also Auschwitz-Birkenau, wo die Leute halt vernichtet worden sind. Weißt du, auf dem Level hat der Typ geschrieben. Und der war innerhalb von dem Think Tank, der ziemlich einflussreich war, innerhalb der amerikanischen Regierung. Die haben auch einen Bildungsauftrag gehabt und haben Materialien für Schulen und auch für Soldaten rausgegeben, wo halt voll oft ja, halt kommunistische Bewegungen als reinste Form der Demokratie angepriesen worden sind und alles, was nicht kommunistisch war, war irgendwie undemokratisch und imperialistisch. Und ja, der ist auch noch in Spionagering mit verwickelt. Dann Thomas Arthur Bison, der war Board of Economic Warfare, was die Warenkontrolle im Zweiten Weltkrieg war. Und er hat dort für eine positive Stimmung für Mao gesorgt und kam später auch zu diesem IPR, Institute for Pacific Relations. Und von dem gibt es ein interessantes Zitat. The communists were practicing something like bourgeoisie democracy in an agrarian setting, and by no stretch of the imagination could they be regarded as genuine communists. Hat er über die Leute in China geschrieben, also über Mao. Was halt so mit der Realität nicht übereingestimmt hat. Und er hat halt mit dem Lattermore zusammen für, ja, Policies gesorgt, die halt pro Mao waren. Virginius Frank Coe und Harold Glaser waren im Treasury Department, also Finanzministerium. Die haben sich darum gekümmert, als Deutschland okkupiert war, hat man eine Übergangswährung rausgebracht in den besetzten Zonen. Und man war dafür, dass man die Printing Facilities, also die Druckpressen, dass man Teile davon zur Sowjetunion transferiert. Und die haben für diese Policy gesorgt innerhalb der amerikanischen Regierung. Später hat Elizabeth Bentley, eine Ex-Kommunistin, ausgesagt, dass die Idee für diesen Transfer direkt als Befehl aus Moskau kam und dass sie drauf dass ihnen angewiesen worden ist, diese Policy umzusetzen. Und später sind halt alle drei Namen auch in den Venona Papers aufgekommen. Und ja, also später hat der Harold, nee, der Virginius Frank Coe, der hat später auch, der hatte den Codenamen Rubel, geholfen, dass diese Hilfe gegen die Inflation, dass die nicht durchgesetzt wird innerhalb des State Departments. Dann Lauchlin Curry, sie hatte eine Verbindung zu Lattermore und zu John Stuart Service. Und sie wurde verhaftet im Erasure Case. Erasure Case war ein Fall von der Zeitung, die haben ja publiziert, die waren eng verknüpft mit dem IPR. Und da ist einem Analysten vom OSS, der Vorläuferorganisation vom CIA, aufgefallen, dass ein Artikel ziemlich ähnlich mit einem Report war, den er geschrieben hat, der geheim war innerhalb vom OSS. Und sie war dort im Erasure Case auch verwickelt, wo mehrere tausend Geheimdokumente innerhalb dieser Zeitung gefunden worden sind mit einem Kopierraum. Und ja, das ist irgendwie blöd so, wenn du pro ja, Sowjetunion Bericht erstattest und irgendwie tausende von Geheimdokumenten, von klassifizierten Dokumenten irgendwie in der Zeitung auftauchen. Und ja, sie wurde verbunden mit John Carter Vincent, der halt auch die Policies in China halt beeinflusst hat, bevor die Maoisten halt an die Macht gekommen sind. Er war halt auch ja Spion für Moskau. Man hat ihn Agent of Influence genannt. Und das Interessante ist halt, 1944 hat Lori Curie dem KGB mitgeteilt, dass die Amerikaner kein Interesse hätten, dass Stalin die Gebiete, die aber im Hitler-Stalin-Pakt in Polen ja, sich einverleibt hat, dass die USA dagegen nichts machen würden und dass sie die ja, Grenzveränderungen halt, dass sie da kein Veto einlegen würden, die Stalin halt 1900, also bei der Polen-Invasion halt ja, festgesetzt hat. Und das ist halt auch ein dickes Ding. So, ich weiß nicht, halt Stalin persönlich sagen, du, die USA, die werden da keine Kritik haben, wenn ihr das macht. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ist keine Kleinigkeit, finde ich, so von der Informationsschwere her. Und die haben dann halt auch gesagt, dass die Amerikaner halt nicht mit der Exilregierung von Polen zusammenarbeiten wird. Und David Carr war amerikanischer Journalist, Geschäftsmann, Kommunist und NKVD-Agent, Spezialgeheimdienst. Der war im Office of War, Information, was Propaganda und Informationskampagnen im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, also für die Amerikaner, während er NKVD-Agent war. Und eine von den bittersten Reden von McCarthy war über diesen Herrn, der hat auch von Daily Worker geschrieben und für The Fight. Und er war halt auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Also, und da muss ich kurz in meine Notizen schauen. Ja, er hat halt auch Geld verdient mit Geschäften, mit der UdSSR und ist halt dadurch auch reich geworden, wurde aber später in den, was war es, 79 oder so, wurde er erschossen, als er von dem Deal zurückkam. Hat damals Uganda und Libyen mit Waffen versorgt. Und ja, der hat halt regelmäßig auch zum KGB halt Informationen weitergeleitet und halt nicht irgendwelche Informationen, die man bekommen kann, sondern halt klassifizierte. Mary J. Keeney, Board of Economic Warfare und Progressive Liberian Council. Also, ja, Board of Economic Warfare, weiß ich, vielleicht war das ja im Zweiten Weltkrieg wichtig. Könnte vielleicht sein. Sie hat Informationen über Joseph Milton Bernstein weitergereicht. Also, der war auch halt ein Agent. Und hat nach dem Krieg bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Und ihr Ehemann und sie selber war halt Mitglied vom GRU, was halt der militärische Geheimdienst von den Sowjets war. FBI hatte auch Daten über sie und dass sie halt ja regelmäßig Kontakt mit Geheimmaterial, also mit klassifizierten Daten hatten und ja, arbeiten im Board of Economic Warfare, arbeiten bei der UN, haben geheime Informationen, haben sie Zugriff. Sowjetische Geheimagent. Dann Leonard Mintz, der wurde vom OSS, dem Vorläuferorganisation der CIA, gefeuert, weil er ein Kommunist war und ist dann später in eine Defense Supply Company gegangen, also eine Firma, die halt Verteidigungsmaterial herstellt und hat für den Daily Worker geschrieben, Anthony Masses, und hat in der Firma mit Radar-Equipment gearbeitet, ist in den Venona Papers aufgetaucht. Und er hat Codes und halt Material, wie halt Flugzeuge aufgebaut sind, halt weitergegeben. Und er war halt Mitglied von Comintern für several decades. Comintern ist eine Organisation, die sich halt für den weltweiten Kommunismus eingesetzt hat, für die weltweite Revolution, die über Moskau gesteuert war, also CISO. Und ja, Franz Leopold Neumann. Das war ein Autor und ein Wissenschaftler der Frankfurter Schule. Er war ein Flüchtling aus Deutschland. Er war das McCarthy Case Nummer 59. War auf dem Board of Economic Warfare. War im State Department. War USS-Analyst. Also wieder CIA, weißt du, State Department, Außenministerium, so eine relativ wichtige Position. Und er hatte den Codenamen Ruff. Und er kam halt auch in den Venona Papers zur Sprache. Und ja, das Ding ist halt so, du kannst ja auch ein Argument dafür machen, hey, du hast ja keinen Weltanschauungsstaat, was ist jetzt so schlimm, wenn jemand Kommunist ist? Das Ding ist, wenn du jetzt nur marxistische oder kommunistische Ideen hast, das ist das eine Ding. Wenn du in einer Organisation aktiv bist, in der Leute hocken, die Verbindungen zu Moskau haben, beim Komintern mitmachen, oder wenn du selber sowjetischer Agent bist, ist es was anderes, wie wenn du einem Marxisten sagst, hey, du bist doof für deine marxistischen Ideen. Und historisch gesehen war die Rote Angst absolut gerechtfertigt. Du hattest eine kommunistische Verschwörung ab in die höchsten Echelons in den USA. Du hattest über 500 Frontorganisationen, Mini-NGOs und so ein Kram, innerhalb der USA, die halt mit Kommunisten durchsetzt waren in den Führungsetagen. Also das ist nicht so einfach von der Hand zu weisen. Und ja, und im Endeffekt, ich meine, die Sowjetunion hat es halt gegeben, ne? Und ja, also mit vielen, vielen, vielen Toten. Also das Ding ist halt auch, als die Amerikaner mit den Sowjets noch verbündet waren, gegen die Nazis gab es halt auch, sagen wir mal, einen relativ laxen Umgang mit Menschen, wo man halt wusste, dass es Kommunisten waren. Deswegen war es halt einfach für Leute, die halt Kommunisten waren, auch hochzukommen im Staat und halt höher einzusteigen. Und man hat dagegen nichts gemacht. Und man hat dann das nur langsam angefangen halt zu merken, das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir im OSS, im State Department und so weiter Leute haben, die halt Kommunisten sind. Und als dann der Kalte Krieg langsam angefangen hat, der damalige Präsident hat da halt nur sehr zögerlich sich darum gekümmert, dass die Leute halt entfernt werden, weil es halt auch einfach scheiße ankommt. Also es ist halt ein knallharter Skandal, dass die Leute halt so einen krassen Einfluss hatten. Und speziell in Sachen China haben sie halt wortwörtlich Policy so stark beeinflusst, dass halt die Antikommunisten keine Waffen bekommen haben, keine finanzielle Unterstützung. Und halt später ein Report erschienen ist, der halt die China Hands benannt hat, halt eine wortwörtliche Verschwörung, die Policy beeinflusst hat, die wortwörtlich geholfen hat, die Kommunisten in China in die Macht zu bringen. Und das sind halt später 60 Millionen Menschen gestorben. So. Und McCarthyism ist ein eigenes kleines Filmgenre, wird immer wieder überall erwähnt. Und wie oft habt ihr schon mal was von China Hands gehört, den Begriff? So. Das ist halt irgendwie so eine Erinnerungskultur in Sachen Kultur, Marxismus oder Kommunismus, die halt irgendwie zu wünschen übrig lässt, so, dass man sich nur ja über die Red Scare auslässt und irgendwie das mit den China Hands halt komplett weglässt. Und zu McCarthy kann ich ja 5 kleine Bücher empfehlen: In Denial, Historians, Communism and Espionage von John Haynes and Harvey Clare, Red Star over Hollywood, The Film Colonies, Long Romance with the Left. Von Alice Radosh und Ronald Radosh, Joseph McCarthy, Re-examine the Life and Legacy of America's Most Hated Senator, Ike and McCarthy, Dwight Eisenhower's Secret Campaign Against Joseph McCarthy von David A. Nicholas und Venona, Decoding Soviet Espionage in America, Annals of Communism von John Earl Haynes. Und ja, da habt ihr es. So viel zur roten Angst. Alles klar. Ich mute uns mal ganz mal kurz. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ja, hallo Kinder. Also die Geschichte von dem Einfluss halt direkt von der Sowjetunion selber ist halt schon nicht zu unterschätzen, sage ich jetzt mal so. Also, und ich will das auch nicht aufbauschen oder größer machen, aber ja, es ist wesentlich größer, wie man das halt so, sagen wir mal, allgemein gelernt in der Schule. Also. Wir haben gerade noch eine Nachricht vom Sally bekommen, der wird gleich noch im Stream auftauchen und kurz auch was zum Geschehen sagen. Also hat jetzt auf Und jeden Fall einen Hangout-Link von mir bekommen, aber wir können ja auch einfach mit dem Video anfangen, wenn er dann kommen mag, dann kann er ja kommen. ja, achso, was ich noch anmerken wollte, ja, der Herr Münzenberg, das war einer, der den zweitgrößten Medienkonzern in der Weimarer Republik unterhalten hat. Zweitgrößte nach dem deutschnationalen Hugenberg-Konzern. Und der hat der hat die internationale Arbeiterhilfe organisiert, als die Leute in der Sowjetunion wegen dem Bürgerkrieg verhungert sind, weil die Kommunisten dauernd den Leuten das Essen weggenommen haben, um halt ihre Soldaten zu füttern, um halt die Teile der Regierung zu besiegen, die halt keinen Bolschewismus wollen. hat er direkt von Lenin einen Auftrag erhalten, halt Gelder zu sammeln, um sozusagen ja die Arbeiterhilfe zu organisieren, um Spenden einzunehmen, damit halt die Leute nicht so arg verhungern. Und ja, von 1924 bis 1933 gehörte Münzenberg zum Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands, und er hatte durch die westlichen Staaten hindurch ein Medienimperium aufgebaut, hatte sogar Filmstudios in New York und hat halt ja zum ja zur KPD gehört, damit verbunden zum Komintern, und Komintern war verbunden zum Kreml, also halt direkt auf einer Linie mit der Außenpolitik, mit den Ideen aus Moskau. Ja. Ja, ich drücke mal auf Play. Jo. Kommt zu meinem neuesten Video, und bevor wir damit anfangen, erstmal ein Shoutout an diesen tollen YouTube-Kanal Three Arrows. Three Arrows kommt aus Deutschland, macht seine Videos auf Englisch, in welchen er zum Beispiel Behauptungen und schädliche Narrative von Nationalisten bzw. Alt-Rightern widerlegt. Sein Video How Cultural Marxism Became the Far-Right Scapegoat, zu Deutsch wie Kulturmarxismus zum Sündenbock der extremen Rechten geworden ist unter anderem auch ein Grund, warum ich dieses Video mache. Inhaltlich wird sich einiges überschneiden, aber dafür gibt es auch mehrere einfache Gründe, aber das wird euch auch im Verlauf dieses Videos ganz klar bewusst werden, warum dies so ist. Bevor. Ja, und zu dem Ding habe ich hier gleich mal irgendwie eine Wikipedia-Seite aufgemacht. Wikipedia werden wir heute auch noch ein paar Mal hier irgendwo hören. Und ja, also dieses Re-Arrows-Ding habe ich halt schon ein paar Mal in Amerika bei irgendwelchen Antifa-Sachen gesehen. Und ja, das scheint hier irgendwie Verbindungen zu Sozialisten in der Weimarer Republik zu haben. Ja, finde ich jetzt erstmal nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt drüber aufregt, über die rote Angst, dass sich irgendwelche Leute meinen, es gebe irgendwelchen Einfluss und so, und das dann von jemandem, der meint, ja, Sozialismus ist eigentlich eine gute Idee, so. Aber ihr habt ja alle nur Angst vor dem Roten. Bevor wir zur eigentlichen Thematik kommen, hier noch ein geschichtlicher Rückblick, bevor wir zur heutigen Nutzung des Begriffes Kulturmarxismus kommen werden. Habt ihr schon mal vom Begriff Kulturbolschewismus gehört? Bolschewismus war ja eigentlich eine von Lenin erschaffene politische Lehre zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Später wurde dieser Begriff von vielen Nationalisten als Kampfbegriff gegenüber allgemein Kommunismus benutzt. Dieser wurde selbstverständlich auch dann primär von den Nationalsozialisten in Deutschland verwendet, sozusagen als Kampfbegriff gegenüber denjenigen, die die eigene Kultur zerstören wollen. Ja, das ist. Und das hatte nichts mit Marx zu tun. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall geschehen natürlich, dass sie da keine Fans von waren, aber das Ding ist halt eben, es gibt ja nicht nur die beiden Möglichkeiten, also auch wenn die Antifa das vielleicht meint, gibt es nicht nur die beiden Möglichkeiten, irgendwie Sozialismus und Faschismus, also. Ja, das ist halt so das Hauptding, was mir halt sauer aufstößt, dass halt, ja, entweder ist es eine Verschwörung und Nazi-Rhetorik, so, das ist die linke, ja, Meinung zu Kulturmarxismus, und dann gibt es halt noch die Paleo-Konservative oder auch zum Teil halt Far-Right, hartrechte Idee, dass es halt eine übertrieben große Verschwörung ist, und ich würde halt sagen, dass es halt irgendwo so ein bisschen in der Mitte liegt, so, dass es eine echte Bewegung ist, die man mal Leuten gegeben hat, also den Begriff Kulturmarxismus hat man dieser Bewegung gegeben von außerhalb, deswegen mögen die den Begriff nicht so. Die sind jetzt nicht so ganz übertrieben krass einflussreich, aber halt zu sagen, dass die jetzt gar nichts gemacht haben oder dass die nicht gibt, ist halt irgendwie, ist halt irgendwie mau, weil ja, wir haben später noch mehr Quellen, also ja. zitiere jetzt einfach mal aus Wikipedia. Das in einem abwertenden Sinn für Künstler, Kunst, Architektur und Wissenschaft verwendet wurde, die entsprechend den Vorstellungen des Nationalsozialismus als zu progressiv und linksgerichtet abgelehnt wurden. Er leitet sich von der Bezeichnung Bolschewismus für die kommunistische Lehre russischer Prägung ab. Der Begriff unterstellt den damit abgestempelten Künstlern, Wissenschaftlern und Kunstwerken, sie seien in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik Schrittmacher des sich verbreiteten politischen Bolschewismus gewesen und wollten mit Kunst den Bolschewismus vorbereiten. Der Kampf gegen den Bolschewismus bzw. jüdischen Bolschewismus wurde vor allem durch Alfred Rosenberg geprägt. Alfred Rosenberg war einer der Chefideologen der NSDAP und sah auch die damalige russische Revolution als Zitat, jüdische freimaurerische Weltverschwörung, die das Ziel hat, die Kultur zu zerstören. Rosenbergs Lieblingsthemen waren vor allem die jüdische Weltverschwörung, ja, die Vernichtung der Juden, vor allem in den Ostgebieten und. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Kulturbolschewismus bezog sich für die Nationalsozialisten spezifisch auf Juden und dadurch wurde, wie schon vorhin erwähnt, alles, was nicht der NS-Ideologie passte, als entartete Kunst betitelt. Hier noch eine Rede von Goebbels zum Bolschewismus bzw. Kulturbolschewismus. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Er ist nicht nur antibürgerlich, er ist antikulturell. Er bedeutet in der letzten Konsequenz die absolute Vernichtung aller wirtschaftlichen, sozialen, staatlichen, kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes zugunsten einer wurzellosen und nomadenhaften internationalen Verschwörerklique, die im Judentum ihre Repräsentanz gefunden hat. Ja, das ist halt Goebbels, das ist halt... Das sehe ich halt mit Goebbels, das ist halt auch 1:1 so, wie halt auch Adolf Hitler daher geredet hat. Er hat ja die Menschen eingeteilt in Kulturträger, Kulturbewahrer und halt Kulturzerstörer. Und du hattest halt die Arier, die halt Kultur erschaffen können. Dann hattest du Menschen, die nicht ganz so Untermenschen waren, die in der Lage waren, Kultur zu erhalten, ohne sie kaputt zu machen. Und dann hat er halt auch Gruppen gehabt, die halt Kultur vernichten. Darunter hat er die Juden gesehen, die Gypsies, aber auch gute Teile der slawischen Bevölkerung. Das steht auch alles in seinem Buch Mein Kampf drin, in dem er halt Kommunismus und Judentum ist für ihn ein und dasselbe. Also die abstrakte Angst vor kommunistischer Revolution, vor kommunistischen Ideen verknüpft er direkt mit Juden selber. Und das Ding ist halt, das ist halt hirnrissig. Du hast kommunistische Juden, du hast nationalistische Juden, du hast liberale Juden. Das ist halt dämlich. Du musst ja, erstmal. Du hast Kommunisten, die nicht unbedingt, also die nicht die deckungsgleich mit der jüdischen Weltverschwörung sind. Ja. Und ja. Und Disclaimer, ich mag keinen Goebbels, ich mag auch keinen Hitler. Ja, haben wir das auch nochmal festgelegt, ja. Schließe ich mich an. Und ich mag aber das Wort Kulturmarxismus, so, das mag ich. Ich mag keinen Goebbels, ich mag keinen Hitler, ich mag aber auch keinen Sozialismus. Aber ich würde du könntest ja auch sagen, dass sowas wie zum Beispiel Murdoch Kulturfaschismus ist. Ich mag halt Kulturliberalismus und ich mag weder Kulturmarxismus noch Kulturfaschismus. So. Finde ich gut. Kurz zusammenzufassen, Kulturbolschewismus zerstört westliche Werte bzw. deutsche Werte durch eine Art kommunistisches Gesellschaftsmodell und Juden sind dafür verantwortlich. Aber Sally, du wolltest doch über Kulturmarxismus reden. Warum vergiftest du also den Brunnen, in dem du hier eine Relation zwischen Nationalsozialismus herstellst? Keine Sorge, die Verbindung habe nicht ich gemacht und ich werde euch auch bald erklären, warum es eine Verbindung gibt. Kulturmarxismus wird in sehr rechten bzw. nationalistischen Kreisen verwendet und das fast überall auf unserem Globus, aber merkwürdigerweise hat sich dieser Begriff auch bei anderen Menschen etabliert. Mittlerweile sollte es einigen Leuten bekannt sein, dass Nationalisten aufgrund ihrer Ideologie und den etlichen Beweisen aus der Vergangenheit sich versuchen zu reframen, rebranden. Das bedeutet, dass ältere Begriffe wie Kulturbolschewismus, White Genocide einfach umbenannt werden, an manchen Stellen wird Rasse durch Kultur ersetzt und voilà, fertig ist das Reframing. Das hat einen einfachen Grund. Nationalistische Begriffe sind teilweise so stark negativ konnotiert, dass es andere Leute sofort abschrecken würde und damit wäre die Bekehrung beinahe unmöglich. Also ein klassischer Marketingtrick. Der Begriff Kulturmarxismus hat sich in rassistischen Kreisen, vor allem während der 90er Jahre, stark verbreitet. Prominenter Holocaustleugner wie David Irving und viele anderen bekannten Rassisten verwenden diesen Begriff bis heute. Nach ihrer Auffassung hat eine kleine Gruppe intellektueller Juden, welche aus Nazi-Deutschland in die USA geflohen sind, eine Theorie entwickelt, mit welcher man subversiv ein kommunistisches Weltbild verbreitet, um nationale und christliche Identität zu zerstören. Diese Philosophen, behaupten sie, gründeten aufgrund jüdischer Eigeninteressen nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt das Institut für Sozialforschung, besser bekannt als Frankfurter Schule. Da würde ich kurz einhaken wollen für auch noch mal kurz einen längeren Absatz. Das Ding wurde halt 1923 gegründet, und zwar von Felix Josse Weil. Und er hat die erste marxistische Arbeitswoche finanziert, was eine Konferenz war mit George Lukács, Karl Kosch, Richard Sorge und Karl August Wittvogel. Und George Lukács, der war, da muss ich kurz runterscrollen in meinen Notizen, war Teil der kurzzeitig etablierten ungarischen Sowjetrepublik als Teil der Kommunistischen Partei von Ungarn, war Kommissar für Erziehung und Kultur und hat gesagt, des Staates ist auch ein Moment der Zerstörung der Unterdrückerklasse. Ein Moment, den wir nutzen müssen. Er war skeptisch gegenüber Empirizismus und Liberalismus, also wissenschaftliche Methode und Liberalismus. Fand er nicht so toll, aber utopische marxistische Ideen und Stalinismus von der Klasse. Und er hat also Sachen gefragt, wie, wer rettet uns vor der westlichen Zivilisation? Weil halt irgendwie wie der Westen halt total furchtbar war, so wie er war. Und er hat ein Programm organisiert zur Sexualerziehung und hat innerhalb der kommunistischen Regierung den üblichen Bullshit mitgemacht von rotem Terror. Wenn das neue Lehrprogramm nicht akzeptiert worden ist, sind halt irgendwelche Leute gekommen, haben Lehrer erschossen und Eltern mitgenommen, so eine Kacke. Und ja, die neue Erziehung war halt darauf angelegt, die Menschen sexuell zu befreien, weil halt irgendwie Kapitalismus da auch darauf beruht, dass halt Sexualität unterdrückt wird und desto mehr freie Liebe halt irgendwie am Start ist, desto eher kommt das kommunistische Arbeiterparadies zustande und halt keine Religion, also halt, dass man die Leute zwingt, Atheisten zu sein. Und zur damaligen Zeit waren halt die Leute nicht mehr ganz so krass religiös, vielleicht noch vor 200 Jahren, aber waren halt schon ziemlich religiös und haben sich da halt dann auch stark dagegen gewehrt. Und der Typ wurde halt später auch nach Moskau zitiert von Stalin, den er auch mehrmals getroffen hat. Und später durfte er dann nicht mehr weg aus der UdSSR und wurde auch innerhalb der UdSSR ins Exil geschickt, weil der stalinistische Terror rumging. So. Und dem Institut für soziale Forschung ist er selber nicht beigetreten, weil er lieber Parteipolitik gemacht hat, hat aber halt eine Schrift geschrieben, die halt hat einen Text verfasst, ein Buch, was halt innerhalb des Instituts relativ einflussreich war. Und wo war es nochmal? Ich muss nochmal in die. Der Student unter Karl Kosch, also mit dem Lukács zusammen, das Grundlagenwerk des westlichen Marxismus geschrieben hat, 1920, es war ein anderer Teilnehmer von dieser marxistischen Arbeitswoche, wo man mit der Idee aufkam, das Institut für soziale Forschung zu gründen. Und der Karl Kosch hat zusammen mit dem Georgi Lukács Grundlagen des westlichen Marxismus mitverfasst, also westliche Marxismus, so interpretative Tradition der marxistischen Ideologie nach der Orthodoxie der Sowjetunion, war Teil der Fabian-Gesellschaft, Sozialisten in England, und hat zwar kritisiert, also die 21 Konditionen zur Aufnahme in die kommunistische Internationale, war aber dafür, dass man dem Komintern, also dem Ding, was halt aus dem Kreml gesteuert wird, dass man dem halt zuhört und auch folgt. Richard Sorge war ein GRU-Agent, der auch an dem an der Woche teilgenommen hat. Also GRU war der militärische Geheimdienst der Sowjetunion. Und der war getarnt als Journalist in Deutschland und in China und in Japan unterwegs. Und er hat zum Beispiel die Sowjets informiert, dass von Japan kein Angriff zu befürchten ist, als die Nazi-Invasion stattgefunden hat in Russland. Und der Tipp mit Japan brachte Stalin dazu, 18 Divisionen, 1700 Panzer, 1500 Flugzeuge an die Westfront zu verlegen für die Schlacht um Moskau, die in der Nähe von Moskau und nicht um Moskau war. Und war mitunter halt ein Wendepunkt des Ostfeldzugs. Also halt auch jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, eine kleine Pfeife. Karl August Wittfogel verfasste diverse Bücher, darunter Urkommunismus bis zur proletarischen Revolution, eine Skizze der Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft und die Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft, eine marxistische Untersuchung, war Marxist und aktives Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands, nach dem Zweiten Weltkrieg aber Antikommunist. Er war Mitglied des Instituts für soziale Forschung von 1925 bis 1933, Machtergreifung der Nazis, da war das für die ziemlich, ja, scheiße, weil sie halt krass verfolgt worden sind. Er wollte Deutschland 1933 verlassen und wurde aber aufgegriffen und kam in ein Konzentrationslager. Durch internationalen Druck wurde er freigelassen und ist dann über England nach Amerika gekommen. Sein Antikommunismus begann mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Als Stalin mit Hitler seinen Pakt geschlossen hat, den Nicht-Angriffspakt, und dann plötzlich übers Komintern alle Ablegerorganisationen im Westen von einem Tag auf den anderen ihre Rhetorik geändert hat, was im Westen viel Einfluss für den Kommunismus gekostet hat, weil die Leute den ganzen Tag über Hitler geschumpfen haben, und dann macht Stalin Hitler einen Pakt und dann waren die Kommunisten plötzlich so, ah, jetzt ist Hitler plötzlich nicht mehr so schlimm. Und Karl August Wittfogel, der halt in der Woche dabei war und im Institut für Sozialforschung, der hat später auch bei dem McCarran-Komitee ausgesagt. Das war der Amerasia-Skandal. Nicht zu verwechseln mit dem Tidings-Committee von McCarthy. Und das McCarran-Committee, der Amerasia-Affair, das war das Ding, wo man tausende Dokumente, also 1700 Dokumente vom State Department, Navy und USS, halt in die Sowjetunion geschleust hat. Und er hat damals dann in dem Committee gegen alte Kollegen ausgesagt. Also, und George Lucas, auf den bin ich ja schon eingegangen. Und jetzt ist halt das Ding, in den 30er Jahren, als sie das Institut für soziale Forschung halt, ist dann die Führungsetage ausgetauscht worden ist. Man kann dann argumentieren, dass es vorher halt auch schon auch um Marxismus ging, aber halt auch um Theorien, die jetzt sich nicht so arg an den bisherigen etablierten Theorien orientieren. Aber so ganz am Anfang war das ein marxistisch-kommunistisch-leninistischer Think Tank, der manchmal schon meinte, dass aus wissenschaftlicher Neugier eine Orthodoxie aus Moskau abzulehnen ist. Aber sozusagen die waren am Anfang schon ziemlich kommunistisch. Die sind erst später postmodern geworden, als der alte Chef gestorben ist und dann ein anderer dran kam. Nur so als, ja, Nuance. Ja. Der Begriff Kulturmarxismus hatte aber dann auch in den konservativen Kreisen in den USA Einzug gefunden. Leute wie Pat Buchanan, ein bekannter Paleokonservativer aus den USA, warnten zum Beispiel schon im Jahr 2003, dass Kulturmarxismus Amerika dechristianisieren würde, oder William S. Lind warnte davor, dass Kulturmarxismus die amerikanischen Universitäten in, ja, Efeu bedeckte Nordkoreas verwandeln würde. Die Verwendung an amerikanischen Universitäten ist alles okay, glaube ich. Ja, also glaub ich auch. Also, ich wollte da noch anmerken, also der Begriff Cultural Marxism wurde zwar zu der Zeit wieder aufgetaucht, aber soweit ich das zurückverfolgen konnte, stammt der Begriff von Trent Schroyer 1973, The Critique of Domination, The Origins and Development of Critical Theory, wo er Teile der kritischen Schule halt kritisiert. So. Und dann gibt es noch später ein Buch von Richard Weiner, von 1981, Cultural Marxism and Political Sociology. Und dann noch Michael Minichino, New Dark Age, Frankfurt School in Political Correctness, das ist dann 92 gekommen. Also du hattest vorher sozusagen innerhalb der intellektuellen Kreise, der soziologischen Kreise, der philosophischen Kreise, auch schon eine Kritik in die Richtung und sozusagen eine riesengroße Mega-Verschwörung, dass sie so absolut dominant sind, alles durchdringen. Das wurde später schon auch dazu gedichtet, auf jeden Fall. Aber sozusagen der Begriff selber kam jetzt nicht von dem Buchanan oder so. Also, ja. Die Verwendung des Begriffs Kulturmarxismus hatten durch die Vertretung von erzkonservativen Politikern und Kommentatoren vor allem in den Vereinigten Staaten in den Nullerjahren Einzug erhalten. Und wie ihr gleich sehen werdet, ist dies nicht nur dort passiert. Die selbsternannten Classical Liberals auf YouTube, wie zum Beispiel Sagan Afakat, David Rubin oder Paul Joseph Watson oder auch teilweise auch Stefan Molyneux. Das hier das Ding mit den selbsternannten Classical Liberals, das Problem ist, dass in den USA halt unter Liberal die Democrats halt zusammengefasst werden, wo jetzt von Grüne, SPD und alles Mögliche dabei ist und dass man dann sozusagen sagt, ich bin ein Classical Liberal, ist, finde ich, also zumindest im amerikanischen Kontext oder im Anglo-Kontext halt schon irgendwie, also jetzt nicht unbedingt falsch, so, ich weiß nicht. Also ich finde, das zeigt eigentlich schon auf, dass man halt sozusagen die ursprünglichen Ideen des Liberalismus feiert und nicht das, was später irgendwie so dran getackert worden ist, im Anglo-Kontext. So. Also, ja, aber ja, so sehe ich das auch. Oder auch Jordan Peterson sind für die heutige Verwendung des Begriffes Kulturmarxismus sehr interessant. Also ich glaube auch nicht, dass sich Jordan Peterson als Classical Liberal bezeichnet hat, also hätte ich zumindest noch nicht gehört. Ah, doch, ach, das hatte ich von ihm. Achso, na gut, dann. Ja. Wir weitermachen. Ja. Dieses Label Classical Liberal, was von den gerade genannten verwendet wird, ist ziemlich irreführend. Hier eine kleine Erklärung von David Rubin, was das eigentlich für ihn bedeutet. So, as I told you before we started and I hinted at here, so I came from the progressive world. I now view being progressive basically as a mental disorder or something. But I consider myself classic liberal, which really, really is conservative in a lot of respects. It's libertarian, essentially. Yeah, it's technically defined as conservative or libertarian. Also nochmal. Ja, also auch da würde ich sagen, ich meine, er sagt es ja gleich von Anfang an, halt dieses Progressive und das hat er ja miterlebt. Er war ja mal bei diesem Young Turks Network und da wird er auf jeden Fall ein bisschen was mit Progressiven zu tun gehabt haben und dass er sich davon dann quasi, ja, sozusagen auf die liberalen Werte, nicht die progressiven Werte, da bezieht. Und was das Konservative angeht, ja, ich meine, steckt halt in dem Begriff klassisch liberal drin. Amerika hat halt eine liberale Tradition. Und wenn man die gerne erhalten will, dann ist das ja schon ein konservativer Aspekt. Weil, also, dass Dave Rubin mit konservativ nicht meint, irgendwie, ich habe was gegen Schwule oder so, oder wenig, dass die heiraten, ist vollkommener Humbug, weil, ich meine, er ist ja selber verheirateter Homosexueller. Also das ist nicht seine Definition von konservativ, wenn er sagt, dass er konservativ ist in diesem Zusammenhang. Also ist für mich ganz klar halt eben verbunden mit dem mit der liberalen Geschichte von Amerika. Um es zusammenzufassen, libertär, nicht liberal. Auf einem sogenannten liberalen Spektrum bewegt sich vieles zwischen libertär und liberal. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass manche Leute Label benutzen, die mehr verwirren, als dass sie Klarheit schaffen. Und eigentlich sollte so ein Label spezifizieren, was man nun ist und für was man einsteht. Wenn sich jemand klassisch vegan nennt und dann ab und zu mal ein Steak isst, ja, das ist... Ja, und da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was jetzt das Steak in diesem Zusammenhang sein soll. Also, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich auch mit dem klassisch liberal, es beschreibt halt, ja, Leute wie John Locke, Adam Smith und halt Utilitarianismus. So, ja, so, ich. Also, ich finde es nicht so undeutlich. So, ich. Frag mich zwar auch, ob es gut ist, dass man in der Politik immer und immer mehr Labels hat, was man ja auch hat, aber ich irgendwie brauchst du die halt schon, irgendwie nerven die auch so. Aber ja, also sozusagen mit klassisch liberal kannst du halt nochmal stärker sozusagen laissez-faire Wirtschaft erwähnen, so, dass der Staat sich nicht so arg in die Wirtschaft eingreifen soll. Und mit liberal Keynes und so, also New Deal Liberals, also die waren schon für das starke Eingreifen vom Staat in die Wirtschaft, und irgendwie diese Unterscheidung ist schon auch wichtig, und laissez-faire ökonomische Ideen müssen, also sind zwar auch in der libertären Schule stark vertreten, sind jetzt aber nicht nur explizit libertär, sondern halt auch also klassisch liberal, also ja. Ist einfach nur verwirrend. Stellt euch mal vor, ihr begegnet jemanden und er sagt, ich will keine Ausländer in Deutschland und Homosexualität soll bestraft werden. Und ihr fragt dann, was für ein politisches Label diese Person hat, und ihr bekommt die Antwort, ich bin konservativ. Nun ja, warum diese von mir genannten YouTube-Skeptics so interessant sind, ist folgender Grund. Ich habe immer wieder auch von ihnen den Vorwurf gehört, dass die Linke, was auch immer das sein soll, und vor allem die... Diesen YouTube-Skeptics, Sally mag das doch auch nicht, wenn er Skeptiker genannt wird. All die Leute, die er erwähnt hat, soweit ich weiß, mögen das Label Skeptiker auch nicht. Mag er das nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wen er, ja, wen er da jetzt... Yes. Ja. Ne, wie war wenn gerade bei den nicht eindeutigen Bezeichnungen? Ja, aber auch in diesem Zusammenhang, also ich meine, wenn die Leute sagen, es soll keiner ins Land gelassen werden irgendwie und die sind konservativ, das soll jetzt, er will jetzt damit sagen, dass die in Wahrheit nicht konservativ sind oder wie. Aber ich meine, wenn man, also ich bin schon der Meinung, dass eine eher restriktive Einwanderungspolitik eigentlich eine konservative Politik ist. Außer im dem Flügel, der halt noch krass für wirtschaftliche Freiheit steht und dann sagt, du sollst freie Waren und auch freie Menschen haben. Also es ist halt mehr Menschen und Waren die Grenze übertreten. Das gibt es auch noch im in der konservativen Denkschule. Aber ja, allerdings ist ja klar, wenn du das hast, dass sich dann auf jeden Fall in der Gesellschaft was tut. Das muss ja nicht negativ sein, aber ist das konservativ? Ist halt auch schwammig. So. Regressive Linke Kulturmarxismus betreiben würde, beziehungsweise dass Kulturmarxismus ein Problem ist und dies auf die Frankfurter Schule zurückgeht. Ja, und dieses Ding auch mit dem Nihilismus, das ist auch ein Wort, was ich unglaublich ungerne verwende, weil das ist immer so irgendwie so dieses Ding, du wirfst anderen Leuten vor, sie wären Nihilisten, so nach dem Motto, ja, du, dir geht's ja um gar nichts, so. Was ist das für ein komischer Vorwurf? Also gerade wenn man irgendwie eine politische Diskussion macht. Ja, wobei halt, wenn du in sozusagen in postmoderner Denkschule denkst, viele von diesen Konzepten wirken halt von außen schon auch nihilistisch, weil man halt zum Beispiel ja sagt, dass Geschichte keine inhärente Logik hat und dass das ein Fehler war zu glauben, dass man Wissen aus der Geschichte holt, was halt auch ein postmodernes Postulat ist. Und ich finde es halt schon irgendwie so zu sagen, dass man aus der Geschichte keinerlei Lehre ziehen kann, weil das halt ein Trugschluss ist, weil es halt da keine logischen Schlüsse gibt. Das ist halt schon ein bisschen nihilistisch, weil damit kannst du ja auch sagen, ja, ob wir jetzt im Kalifat oder im Kommunismus oder im Faschismus leben, macht doch alles nichts aus, weil ja, es gibt ja eh kein historisches Narrativ. Foucault ist da groß mit, dass halt Geschichte keinen Sinn ergibt. Also so ein bisschen verstehendes Label tue ich schon, aber ist irgendwem vorgeworfen habe ich jetzt auch noch nicht, weil irgendwie ist es so, du bist ein Dudu-Herd mit Nihilismus. Also, woher kennen wir denn das? Es ist die gleiche Begründung, welche man von Nationalisten und Erzkonservativen hört. Und das sage nicht ich. Das ist nach einer kurzen Recherche sofort zu beobachten. Bevor wir aber weitermachen, ist es erstmal wichtig zu erwähnen, was überhaupt diese Frankfurter Schule sein soll. Ich zitiere jetzt einfach mal aus Wikipedia. Als Frankfurter Schule wird eine Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen bezeichnet, die an die Theorien von zum Beispiel Hegel, Marx und Freud anknüpfte und deren Zentrum das 1924 in Frankfurt am Main eröffnete Institut für Sozialforschung war. Sie werden auch als Vertreter der dort Hier finde ich es komisch, dass sie Nietzsche nicht erwähnen, weil Nietzsche wird ja auch oft als Vorläufer von Foucault gesehen und Foucault wird ja manchmal sozusagen als Nietzsche des 20. Jahrhunderts gesehen, so. Aber ja, nur so. Okay. gegründeten kritischen Theorie begriffen. Die Bezeichnung kritische Theorie geht auf den Titel des programmatischen Aufsatzes Traditionelle und kritische Theorie von Marx Horkheimer aus dem Jahre 37 zurück. Als Hauptwerk der Schule gilt das von Horkheimer und Theodor Adorno 1944 bis 47 gemeinsam verfasste Buch Dialektik der Aufklärung, dessen Essay-Charakter sie mit dem Zug... Hier ist es auch so, ich weiß, dass sein Video ist auch schon 39 Minuten lang, man will es noch nicht zu lang machen, aber halt nur ein Werk nehmen von all diesen Denkern innerhalb der Frankfurter Schule und zu sagen, da gibt es ein Hauptwerk, ist irgendwie, boah, weiß ich nicht, so. Also Eros and Civilization, One Dimensional Man, Eclipse of Reason, keine Ahnung, so ist vielleicht auch autistisch, aber ich finde es halt irgendwie, wenn man denen schon Kudos geben will, also die haben nicht nur ein gutes Buch oder ein furchtbares Buch, wie man es sehen will, aber die haben nicht nur ein Buch als Hauptwerk, so gar nicht. So. Ja. Zurückhaltenden Untertitel philosophische Fragmente bezeichneten. Okay, wir haben also ein paar Sozialwissenschaftler, welche in Frankfurt gelehrt und geforscht haben, aber was hat das jetzt mit der heutigen Linken und Kulturmarxismus zu tun? Ich meine, es gibt heutzutage viele Theorien, die wir in der Wissenschaft benutzen, von Wissenschaftlern, die sich auch mit Marx befasst haben. Also warum sticht gerade die Frankfurter Schule heraus? Sargon of Akkad hat zum Beispiel zu dieser Thematik schon einmal ein interessantes Video gemacht und wie ihr seht, die Frankfurter Schule und die von ihr ausgehen... Hier frage ich mich auch, dass sich viele Wissenschaftler damit beschäftigt haben. Das ist ja auch schön und gut und so weit. Was ich mich nur immer frage, ist, Marx wird immer rumgereicht als jemand, der einen großen, großen Einfluss hat. Und hat er ja auch. Also so viele verschiedene Bewegungen starten, inspiriert von ihm. Wird in Lehrstühlen auch noch heute überall im Westen hier und da diskutiert und kann damit viele Bücher verkaufen und so. Mit sozusagen, mit Variationen an Interpretation von Marx ursprünglichen Theorien, Engels ursprünglichen Theorien. Und was ich mich immer frage, ist so, was ist denn jetzt sozusagen die direkte Vorzeige von positiven Einwirkungen auf die Gesellschaft? Man kann sozusagen sagen, dass hier das mit der Krankenversicherung unter Bismarck in Weimar halt sozusagen als Block gegenüber Kommunisten kam, um den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass man das eingeführt hat. Aber ich finde hier immer so, ja, viele beschäftigen sich damit und ich finde immer so irgendwie, man kommt da nicht oft mit guten Beispielen an, sondern man sagt nur so, ja, die sind einflussreich, aber ja, mit was denn genau? Ich hätte halt gern ein positives Beispiel, aber ja. Gehende kritische Theorie wird als ein, sag ich mal, enormes Problem für die westliche Kultur angesehen. Sargon und Neo-Progressivism. If you follow politics, particularly if you are left-leaning, you have probably become aware of the emergence of people who claim to be progressives. These people aren't referring to the American progressive era of the 1890s to the 1920s. They're referring to Neo-Progressivism, a political movement that isn't new, but has only recently found itself at the forefront of Western politics. This ideology is often conflated with liberalism, especially by people who consider the left to be a monolithic political position, and this has not been discouraged by neo-progressives themselves, as it allows them to use people's positive predisposition to liberalism as a Trojan horse to inject illiberal neo-progressive ideas into circumstances in which they would otherwise be rejected. Ja, das finde ich schon mal sehr interessant, weil das geht nämlich direkt auf dieses Ding, was Dave Rubin gerade gemeint hat oder beziehungsweise wie Sally das dargestellt hat, mit diesem Vermischen von progressiv und liberal und dass die Progressiven sich gerne als Liberale bezeichnen lassen, weil das ja ein positiv besetztes politischer Stable ist. I have previously detailed how neo-progressives repeatedly violate liberal principles in the video Illiberal Progressives. Ja, das ist auch ein sehr gutes Video von ihm gewesen, sehr langes Video gewesen, mit wirklich halt eben, wo er viele Sachen halt zeigt, einfach abspielt, Videos halt, wie die Leute sich aufführen. This video is the first in a series of videos to explore and examine neo-progressivism in detail. This will be done from a liberal perspective. to ensure a distinction between the two competing political philosophies of the left. I found an excellent and concise definition and history of neoprogressivism on the website for conservative think tank The Heritage Foundation. Beginning in the 1950s, a more radical form of liberalism emerged in the academy that sowed the seeds for the sexual revolution and multiculturalism. Neoprogressivism mobilized the new left of the 1960s, transformed American politics, and continues to dominate the cultural and political conversation today. It combines what neoprogressives call personal politics, the idea that American citizens have a right to all forms of self-expression, and cultural politics, the idea that cultural groups are entitled to special status, together as the twin pillars of a new identity politics. As a result, citizens today have more, not less, freedom from government in the realm of sexual expression, and the American electorate has been fractured into various groups. Shortly after this history, the article gives an excellent synopsis of one of the primary identifiers of neoprogressive thought. The new progressivism divides Americans into categories of race, class, and gender. It renews the specter of race conflict by rejecting the goal of civil rights, in which individuals achieve equality under the law. Instead, the goal is political, racial solidarity against what is viewed as an inherently racist American system. Ja, und absolut nichts daran ist falsch. Es ist eine perfekte Beschreibung von diesem ganzen SJW-Kram. Dieses Classism, Racism, Sexism nennt man auch Triple Oppression. Und später hat es zur Intersektionalität geführt. Und um jetzt zum Beispiel mit Foucault anzukommen, er war der Meinung, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern immer nur bestimmte Regeln, die die positive Resultate für eine Gemeinschaft, für eine Community als Wahrheit etablieren. Und dass letztendlich die Idee, dass es eine Wahrheit gibt, mit der man die Gesellschaft beschreiben kann, sozusagen aus der Vogelperspektive, aus einer disinteressierten, verständlichen Perspektive, die halt alles abdeckt, dass es sowas gar nicht gibt, dass die Idee, dass es sowas geben soll, halt schwachsinnig ist und dass es halt jedes Mal nur eine Wahrheit gibt, die von einer Gruppe getragen wird. Und da finde ich halt, ist halt schon, also es ist jetzt nicht ein und dasselbe, aber ich finde, man merkt halt da schon, dass es halt so ein bisschen davon inspiriert wird. Und das Ding ist halt, dass jetzt die Leute, die an Triple Oppression oder an Intersektionalität gearbeitet haben, halt auch oft Leute aus der Frankfurter Schule, speziell jetzt halt auch Foucault, angeben als Inspiration für ihre eigenen Texte, die sie dann später geschrieben haben. Die Kimberley Shaw mit Critical Race Theory zum Beispiel. Und ich sehe halt da schon eine Verbindung, ist nicht eine krasse Verbindung, es ist nicht, dass Foucault das jetzt komplett mitbestimmt, aber irgendwie ist da halt schon so ein theoretischer Unterbau, auf dem dann später halt weitergebaut worden ist. Also ich, ja, und sag uns Video habe ich halt jetzt auch nichts gesehen, wo halt, weiß ich, fand ich jetzt kein Nicht-Mumpitz. Also. Ja, und auch gerade diese Verbindung, dass es halt eben nicht dieses Civil Rights-Ding ist, was gegeben hat, sondern halt nochmal irgendwie was anderes mit Identitäten, alles immer irgendwie dadurch zu sehen. Gruppenrechte halt eben über individuelle Rechte ist genau der Knackpunkt bei der Sache. Postmodernism is the result of critical theory, a description of which can be found in university courses across the Western world. The narrow sense of critical theory was coined by a group of German philosophers and social theorists known as the Frankfurt School. This began with Horkheimer and Adorno and stretched to Marcuse and Habermas. They distinguished critical from traditional theory, saying that a theory is critical to the extent that it seeks human emancipation, to liberate human beings from the circumstances. An der Stelle, es gibt kritische Theorie der Postmoderne und es gibt kritische Theorie der Marxisten. Es sind zwei verschiedene Ideen von kritischen Theorien, nur für Begriffsunklarheit. Und was ist der Unterschied? Ah, das eine ist mehr marxistisch, das andere hat mehr, bei den Marxisten ist es halt mit klassischem Marxismus verbunden und bei der kritischen Theorie der Postmoderne ist es halt sozusagen ein Follow-up von der Dekonstruktion. Und man sagt halt, dass es keine Interpretation von dem Text gibt, die allgemein gültig ist, sondern dass es genauso viele Leser gibt, wie es Interpretationen gibt, und dass sozusagen die Idee, dass man mit Logik ein Narrativ hat, um die Realität zu interpretieren, dass das ein Trugschluss ist, und mit Critical Theory von der Postmoderne hat man da halt ein intellektuelles Werkzeug an der Hand, wie man halt Sinn und Zweck halt untersuchen kann von bestimmten Ideen. Also, ja. ...that enslave them. In a broader sense, critical theories aim to explain all the circumstances that enslave humans. This group of thinkers is still active today. The circumstances that enslave humans is the totality, which is modern society. The title Getting Out of Totality refers to the ways in which people like Horkheimer and Adorno saw a system of enlightenment that had become tighter in its organization, more global in its reach, and more powerful in its ability to control people. They saw modernity and enlightenment joining hands to create a new universal myth that entrapped us with its appeal while controlling us and diminishing our freedom at every step. Although... Ja, das ist auch eine richtige Zusammenfassung auf jeden Fall, also von dem zumindest, was in diesem eben schon so bezeichneten Hauptwerk Dialektik der Aufklärung steht. Also die hatten ein Beef mit der Aufklärung und mit der Moderne. Speziell mit der Idee, dass wissenschaftliche Methode, objektive, unabhängige, allseits wahre halt Ideen hervorbringt, mit denen man die Realität interpretieren kann. Und dass die Idee von der Aufklärung, also die Befreiung von der Unmündigkeit, dass das halt ein Trugschluss ist und dass die Aufklärung und die Moderne in den Totalitarismus führt, genauso wie die Sowjetunion. Es wird dann unterdrückt werden von der Idee, dass die wissenschaftliche Methode gut ist und der Gesellschaft nicht schadet. So, das mündige Bürger. Thought differently about enlightenment, he also saw a growth in the global accumulation of power from which it was increasingly difficult to escape. The theme of these thinkers is that, ironically, attempts at liberation end up being steps towards oppression. Postmodernism is adopted by neoprogressivism for a number of reasons. The first and foremost is that neoprogressivism seeks to outright reverse and destroy that which can be broadly categorized as traditionalism. And this can be most effectively... Ja, ich sage nur, die Keimzelle des Faschismus. Ist die Familie. ...done by employing postmodernist ideas. Ich will hier nur mal darauf hinweisen, dass sich Sagan hier nicht auf wissenschaftliche Untersuchungen stützt, sondern eine von ihm erwähnten Think Tank, eine Interessensgruppe, einen Ja, hier, deine drei Pfeile hier. ...konservativen Think Tank. Aber okay, nehmen wir mal den Bias beiseite. Und so hast du auch dein Video angefangen mit deinem Drei-Pfeile-Freund, dem Sozialisten. Natürlich haben Konservative etwas gegen die Frankfurter Schule und die kritische Theorie, aber dazu später. Konservative per se haben nichts gegen die Frankfurter Schule. Es gibt zum Beispiel von den Evangelikalen und einem Philosophen, der Stanley J. Grantz heißt, ein Buch, das heißt A Primer for Postmodernism, der eine ziemlich gute Zusammenfassung schreibt von verschiedenen Konzepten innerhalb der Frankfurter Schule, die auch freundlich und ordentlich erklärt wurden, also nicht mit irgendwie der Bash die nicht runter, sondern finde die gut und richtig, weil er in seinem letzten Artikel darauf eingeht, wie der christliche Glaube halt von der Aufklärung und vom Modernismus halt auch aufs Korn genommen wird und wie sozusagen die Postmoderne Ideen bringt, wie man Glaube wieder in die Gesellschaft integrieren kann. Und es gibt christliche, konservative Amerikaner, die feiern die Postmoderne, weil Jesus nicht mehr aufs Korn genommen wird von den ganzen Wissenschaftlern. Also sozusagen alle Konservative in den USA hassen Postmoderne oder Frankfurter Schule ist halt Mumpitz. Also, ja. Ja, und also die Die in der Dialektik der Aufklärung waren ja auch große Fans von diesem Mythos und dem nicht Scharlatan hier, wie heißt Schamanen und so, ne? Dass man da John irgendwie. Peterson übrigens auch Ja. in seinem Map, wo er auch gegen Rationalität Ja, spricht. was diese ganze Modernität angeht, die böse ist, ich sag nur hier die vierte politische Theorie in dem Buch. Ist auch irgendwie jedes dritte Wort gefühlt in Modernity. Ja, von Alexander Dugin, bei dem habe ich das Gefühl, dass der hart konservativ ist und die postmoderne Schule verwendet, um merkwürdige Thesen vorzubringen, die in meinen Augen in eine autoritäre, faschistisch angehauchte Regierung führen würden. Und er ist meiner Meinung nach ein Beispiel dafür, wie konservative postmoderne Schule verwenden, um ihren Humbug zu verbreiten. Also, ja. Inhaltliche Kritik valide. Die Kritik, dass die Frankfurter Schule durch ihre Ideen diesen Neoprogressivismus bzw. Linksfaschismus ein geistiges. Ja, jetzt hat er das irgendwie aus dem Begriff Neoprogressivismus Linksfaschismus gemacht. Fundament gegeben hat. Um es kurz zu fassen, stimmt das? Nein, das lässt sich nicht belegen. Zum Beispiel, Jürgen Habermas, eines der prominentesten Mitglieder der Frankfurter Schule, hat sich damals schon entschieden gegen linken Autoritarismus gestellt. Und das sogar während der 68er Studentenproteste. The most prominent early use of the term left fascism was Jürgen Habermas. Ja, und jetzt kommst du hier mit Englisch, lieber Sally, aber warum Sargon hat auch Englisch gerade geredet? Und wenn das irgendwie der gleiche Begriff ist, warum hat er ihn nicht einfach verwendet? Also. Ja. Habermas. A sociologist and philosopher influenced by the neo-Marxist Frankfurt School. He used the term in the 1960s to distance. Ja, und in dem Wikipedia-Artikel oder in diesem Ausschnitt da steht jetzt drin, dass es neomarxistische Frankfurter Schule gewesen ist, oder wie? Aber die rote Angst oder was? The Frankfurt School from the violence and authoritarianism of left-wing terrorists. Die Frankfurter Schule hat sich auch damals entschieden gegen diese Political Correctness-Kultur gestellt. Ja, damals war. Ja, wieso Political Correctness Kultur? Das ist ja ganz was anderes gewesen. Also. Mao Und. hat übrigens den Begriff Political Correctness gecoint. Als die korrekte wissenschaftliche Ausführung von marxistischen Ideen, um ein Utopia zu errichten, in dem nur 60 Millionen Menschen während der Errichtung gestorben sind. Ja, also verhungert, erschossen und in Gulags. Waren es vor allem linke Leute, die ein Problem damit hatten. Und nicht nur das, viel in der. Ja, genau, die ein Problem damit hatten, nämlich das Problem hier, guck mal, was machen die denn da? Das finde ich aber nicht gut. Ja. Also, ist mir klar, so, ne? Also, willst du da auch zu sagen. Aber trotzdem, Sozialismus ist trotzdem gut, so. Mach Ja. mal. Hab mal nicht so eine rote Angst. Frankfurter Schule hassten Political Correctness, aber nun ja, die Begründung also, dass die regressive Linke bzw. dieser Neoprogressivismus irgendwie Guck mal, seinen Ursprung. hier wäre zum Beispiel interessant gewesen zu erwähnen, dass in den 50er Jahren politische Korrektheit in dem Sinne geherrscht hat, dass wenn über dich bekannt geworden ist in der Öffentlichkeit, dass du schwul bist, dass das halt dich zerstört hat. Also wirklich halt richtig krasser Rufmord war. Und ähnlich oder sogar noch schlimmer war, wie die Anschuldigung, dass du ein Kommunist bist. Das wäre ein gutes Beispiel gewesen. So. Dagegen waren die zum Beispiel. Ja, weil manche von den Frankfurter Schule-Leute ja auch schwul waren. Also, das wäre ein gutes Beispiel gewesen. Aber ja, Three Arrows und Dr. Layman-Video zusammenfassen. Ja. Ja, und also in der Sowjetunion war es doch auch unter Strafe, schwul zu sein, oder? Ja, in der Sowjetunion war ein einfacher Weg, wie du jemanden aus der Öffentlichkeit rausbekommen hast, zu sagen, der ist schwul und dann ist er halt eingekassiert worden. Und es war so ein bisschen so, wenn du ein Beef mit jemandem hattest, hast du gesagt, der ist schwul und dann war er weg. Und schwul sein war ja absolut unterdrückt in der Sowjetunion. Deswegen ist es immer total lustig, wenn ich schwule Marxisten oder schwule Kommunisten sehe, so LGBT-Kommunisten, wo ich mir denke, ja, Mann, Alter. Go for it. Das ist wie ein jüdischer Neonazi, Mann. Das, weißt du, das geistig in der so. Frankfurter Schule hatte, steht konträr zu den Aussagen der Frankfurter Schule selbst. Also was kann man hier zusammenfassend sagen? Dieser Think Tank, welchen Sargon für seine Argumentation benutzt, stützt sich nicht auf vorhandene, belegbare Fakten, sondern sind... Doch, das, was sie geschrieben haben, war vollkommen richtig. Es war eine vollkommen richtige Definition und hier haben wir auch nichts von Linksfaschismus geredet. Ja. Und zu dem Bereich Think Tank hattest du mir ja schon mal von deiner Bewerbung bei einem solchen erzählt. Ja, ich habe mich mal... Es war nicht die Heritage Foundation, aber ich habe mich auch mal bei einem Think Tank beworben und dann haben die mir freundlich zurückgeschrieben, dass ich für den Azubi-Job, für den Trainee, also wo du unbezahlt dort arbeitest, dass ich da mindestens einen Doktortitel für brauche und dass ich zwei Doktortitel brauche, falls ich dann tatsächlich längerfristig dort arbeiten möchte. Also Think Tank, es gibt natürlich auch nicht so krasse Think Tanks und ich weiß jetzt nicht speziell von Heritage Foundation, wie das bei denen ist, mit Leuten einstellen, aber irgendwie denen jetzt von Latz zu knallen, dass sie unwissenschaftlich sind, weiß ich nicht. So, ist jetzt halt schon irgendwie ein aber auf gar keinen Fall oben. So wissenschaftlich wie Wikipedia. Ja. Außerdem haben die bestimmt alle rote Angst und vielmehr ein Versuch einer konservativen Interessensgruppe, irgendjemanden die Schuld zu geben. Außerdem ist das so ein typischer Strohmann, welchen Traditionalisten und Rechtsextreme über die kritische Theorie andauernd machen. Ja, um es mal kurz zu fassen. Die kritische Theorie ist nicht dafür da, alles, was wir wissen, zu zerstückeln und zu zerbröseln, einfach nur aus dem Grund, weil wir das wollen, alles kaputt machen wollen. Nein, wir sollten uns die Frage stellen, warum bestimmte Strukturen so sind, wie sie sind. Warum berichten die Medien so? Nein. Das ist halt so nicht unbedingt Postulat von der Postmoderne. Ein Hauptding ist, dass man einen historischen Narrativ ablehnt, ein Metanarrativ, dass die Aufklärung und die wissenschaftliche Methode positive Veränderungen für die Gesellschaft bringt, das wäre zum Beispiel ein Metanarrativ, der wird abgelehnt. Und so Ideen wie Fokussierung auf Logik wird abgelehnt. So. Und ja, das bringt halt so ein ziemliches Geschwubbel rein. Und die Idee, dass der Autor wusste, wovon er schreibt, wird halt auch abgelehnt. Dass es so viele Interpretationen gibt, wie mögliche Leser. Und dass sozusagen kritische Theorie oder die Dekonstruierung, dass das nie komplett abgeschlossen ist und dass das ein ständiges Ringen ist, um sozusagen einen Sinn herzustellen und dass der Sinn aber trotzdem eine Illusion ist, dass es den nicht gibt und dass es keine richtige logische Interpretation gibt. So. Und ich meine, dieser Begriff kritisch, also das klang ja eben fast so, als hätte niemals jemand irgendwas hinterfragt, bevor irgendwie dieses Sozialinstitut gegründet wurde. Ja, zum Beispiel in der Französischen Revolution, die fand gar nicht statt, weil die mussten noch warten, bis dieses Institut gegründet wird, bevor die überhaupt lernen, kritisch zu denken. Warum gibt es zum Beispiel Voreingenommenheit in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft? Warum ist in bestimmten kulturellen Sachverhalten das so und so gemacht? Und Sachverhalte zu hinterfragen bedeutet nicht, dass wir alles zerstören wollen. Wir wollen... Okay, das mit den Kulturen, ja, sozusagen die Postmoderne, die sorgt dafür, dass eine erweiterte Offenheit für Ideen da ist. Und diese erweiterte Offenheit, die wir dann im Westen lernen, die führt dann dazu, dass wir uns andere Kulturen angucken, wie zum Beispiel die chinesische oder die indische oder die generell muslimische und dann dort feststellen, dass da ein Haufen Ethnozentrismus und Kulturchauvinismus herrscht und dass jeder andere sonst normal sagt, meine Kultur ist geil, meine Geschichte ist geil, meine Leute sind geil, so, wir haben einen narrativen historischen, wir sind schon länger hier, wir hatten große Denker in der Vergangenheit und das ist so ein Vorankommen von großen Denkern, die unsere Gesellschaft geprägt haben. Und das sind wir heute. Das gibt's bei den ganzen anderen. Und bei uns heißt, jetzt sei mal ein bisschen offen und guck dir die anderen an. Die anderen angucken ist auch nicht schlecht. Da lernt man auch was. Aber es kommt halt auch so eine Ablehnung des eigenen mit. So. Ja, ich würde es auch mal so ganz allgemein sagen. Also dieses ja einfach hinterfragen, warum das so ist, ja, und dann werden ja dann bestimmte Dinge irgendwie von manchen Leuten dann festgestellt und diese Feststellung wird dann halt mit teilweise religiösem Eifer irgendwie vertrieben, ich meine, vorangetrieben, ne, so als ja. Ob jeder, der dann da Zweifel dran hätte am Patriarchat oder was weiß ich nicht was, irgendwie die Leute alle unterdrücken will. Das ist halt auch ein Aspekt von dieser ganzen Sache. Ich habe zum Beispiel den Wikipedia-Eintrag über rote Angst kritisch gelesen und habe mir den Autor der ersten Quelle, des ersten Einzelnachweises angeguckt und habe festgestellt, dass es ein Typ war, der Mitglied der Kommunistischen Partei Amerikas war und der später marxistische Theorie gelehrt hat. Und der hat was zu rote Angst gesagt. Ich meine, ich finde es auch gut, dass er dazu interviewt wird, aber das ist die erste Quelle bei Rote Angst auf Wikipedia. Ein Typ, der selber Kommunist war und Marxist. Und der erklärt dir dann genau Rote Angst. Und ist dann auch objektiv. Mhm. Ja, so objektiv wie drei Pfeile. Hinterfragen, um es besser zu machen und uns nicht in einem dogmatischen Konformitätsgedanken zu befinden. Aber genau das ist das, was Traditionalisten, Erzkonservative, Nationalisten rechnen. Das sind nur die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Entweder kritische Theorie oder Erzkonservativ oder sonst was. Nichts Extremes stört, weil sie davon leben, dass die Gesellschaft in diesem Konformitätsgedanken bleibt. Und das. Ja, und die anderen leben davon, dass die Gesellschaft nicht in diesem Konformitätsgedanken bleibt. Und zwar in keinem Zusammenhang irgendwie. Also. Ja. Das kritisiert die Frankfurter Schule. In einem anderen Video von Paul Joseph Watson mit dem Titel The Truth About Popular Culture. Oh Gott. Ich kann diese Videotitel nicht leiden. Die waren. Ja, ich auch nicht. Also. Ja, also ich meine, Paul Joseph Watson war es noch halt wirklich ein Dussel sozusagen. Also ich habe keine Ahnung, warum. Also den würde ich mir höchstens ironisch angucken. Und ja, ich schaue ihn manchmal ironisch. Genauso wie ich KenFM manchmal ironisch schaue. Also, ja. War halt, ja, wirklich ironisch. Also, ja, aber hören wir mal, was jetzt hier das wunderbare Beispiel ist. Wahrheit über XYZ, als ob sowas zum selbstständigen Denken anregen soll. Also, das Video mit dem Titel also, The Truth Sally, About Popular Culture. Sally, ich hab dich lieb, aber viele Wikipedia-Artikel vorlesen regt auch nicht zum selbstständigen Denken nach, weil auf Wikipedia eher ein Konsensus drinne steht und nicht tatsächlich die finale Weisheit zu einem Thema, sondern nur das, was am meisten verbreitet ist. Genauso wie bei den China Hands oder Roten Angst, McCarthyism, da haben wir die China Hands, da ist kaum was dazu und bei Rote Angst hast du einen Haufen Kram dazu. Aber das heißt nicht, dass das dann richtig ist. Also, ja. So, das hat sie mir gerade geschickt. Ja, das ist noch ein Bildchen, mach das mal groß. Am Anfang habe ich ja drauf hingewiesen, dass halt McCarthyism halt als Thema am Start ist und McCarthyism, also Rote Angst ist in Rot und also Red Scare ist in Rot und China Hands ist in Blau. Und dann guckt euch mal an, wer sich für China Hands interessiert, also für die Erklärung, warum Mao es wesentlich einfacher hatte, in China in die Macht zu kommen. In Indien ist da ein ausgeglichenes Interesse dran an dem Thema. Im Vereinigten Königreich kennt es auch ein paar, Vereinigten Staaten, und aber sonst im Westen ist halt bitterrot. Bitterrot, alles Red Scare. Aber niemand weiß was von China Hands. Das ist halt auch so. Weiß nicht, warum gibt es viele Hollywood-Filme über McCarthy und die böse rote Angst, so Maturian Candidate, gibt es eine Hommage auf McCarthy, aber China Hands, das ist so, 16 Millionen Tote, das ist nicht so wichtig. Wie viele Tote sind denn durch McCarthy entstanden? Beantworte mir das mal. Und dann, wie viele Tote sind durch die China Hands entstanden? Aber ja, Proportionalität, Geschichte. beinhaltet folgende Quintessenz von PJW. Er kritisiert die moderne Popkultur und sagt, dass alles so unglaublich seicht ist und angeglichen, vulgär und keine wirkliche Kunst mehr ist. Dieselben elektronischen Beats, alles wird recycelt und es ist für ihn einfach keine richtige Kunst mehr. Popular culture is more vulgar, vapid, self-absorbed, hedonistic and dehumanizing than at any other time in living memory. Culture is supposed to be uplifting. It's supposed to infuse our lives with intrigue, lust for knowledge, and appreciation of beauty. Instead, for the past two decades, pop culture has only served as a sewer pipe of projectile diarrhea aimed directly at our gawping mouths. By its very definition, popular culture has always been mass-produced for mass consumption. But over the last 20 years, as I'm sure you've noticed, pop culture has become significantly more vacuous and obscene. It's a rancid assault on the senses. Why is popular culture so contrived, plastic, empty, meaningless, grotesque and incredibly retarded? Das ist seine Kritik, die man sich auf jeden Fall anhören kann und die auch meiner Meinung nach diskussionswürdig ist. Aber hier kommt das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ja, das ist vor allen Dingen halt eben auch komplett eindeutig, warum das so ist. Also meines Erachtens nach, das ist ein totaler No-Brainer. Diese Sachen sind halt eben beliebt, weil die halt simpel sind. Du musst keinem groß was erklären, wenn du ihm dieses Bild zeigst, von der da eben, wo er da irgendwie die Hose aufplatzt und so. Da brauchst du nicht für zur Schule gegangen sein, da musst du nicht lange drüber nachdenken. Und das wird es immer geben, dass eine große Masse von Sachen, die halt viele Leute interessieren, gerade heutzutage mit Massenmedien und so, halt eben auf dem lowesten Level irgendwie sich bewegen. Ich meine, guck dir an, was bei YouTube in den Trends ist. Ja. Und ja, was wir hier stundenlang irgendwie uns hier Mühe geben für so ein paar Leute, ne? Also, da frage ich mich auch nicht, warum das so ist. Das ist mir vollkommen klar. Das Ding ist halt, dass mich der Abschnitt auch sehr stark an ein schon älteres Dr. Layman-Video erinnert. Das er auch über Paul Joseph Watson gemacht hat. Frage ich mich, ob Sally sich von diesem Video hat inspirieren lassen. Ja, oder dieser Drei-Fragezeichen-Typ, von dem er sich hat inspirieren lassen. Ja. Wen gibt denn PJW für diese Entwicklung unserer Kultur und Gesellschaft die Schuld? Because from the 20th century onwards, post-modernist, moral relativist, critical theory espousing, cultural Marxist, nihilist, began to seize control of society. Postmodernism seeks to erase the distinction between high culture and popular culture. They want to turn everything on its head. In simple terms, postmodernists have sought to reshape society in their image. Die Nihilisten, Kulturmarxisten sind also daran schuld. Und hier zeigt er, ja, ein Bild, ein einziges, das Gebäude der Frankfurter Schule. Für PJW und auch anderen politischen Kommentatoren auf YouTube ist also klar, die Frankfurter Schule ist der Ursprung, der Keim dieser intellektuellen Einstellung, also, die versucht... Also Sally, da gibt's ein Zitat von Adorno, das lautet, I gotta make Miley twerk. Also... die westliche Kultur zu zerstören. Aber jetzt reicht es erstmal mit den YouTube-Videos. Wie ihr seht, gibt es viele Anschuldigungen gegenüber der Frankfurter Schule. Jetzt wäre es, glaube ich mal, wichtig, sich der Literatur zu widmen, der Frankfurter Schule. In dem eigentlichen Hauptwerk der Frankfurter Schule, Dialektik der Aufklärung, hat Theodor Adorno, einer der Hauptvertreter der Frankfurter Schule und der von ihr entwickelten kritischen Theorie, genau darüber einen Text verfasst und dieser heißt Kulturindustrie. Also Theodor Adorno hat genau einen Text über Kultur geschrieben. Das Ganze nochmal zusammenzufassen, nach PJW, Sargon und irgendwie auch Jordan Peterson, weil er auch immer wieder Postmodernismus, die Frankfurter Schule, Kulturmarxismus etc. miteinander vermischt, ist diese Art des Denkens überaus problematisch oder noch schlimmer, sie schädigt bzw. zerstört unsere Kultur. dann schauen wir uns doch den Text von Adorno an, wo er spezifisch und in Länge über Kultur redet und was seine Meinung dazu ist. Wenn die Frankfurter Schule der Grund allen Übels ist, dann finden wir doch sicher Beweise im Abschnitt Kulturindustrie. Also einfach mal lesen, was dort geschrieben steht, dann müsste doch alles unter Dach. Genau. Ich finde die, das ist ja auch das Buch, was ich gelesen habe, und ich finde die Überschrift schon wunderbar. Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug. Ja, Aufklärung. Das ist die Aufklärung. Massenbetrug ist, der dir die Freiheit raubt und dass die wissenschaftliche Methode furchtbar ist und dass die kulturellen, ja, die kulturellen Elemente, die produziert werden in der Moderne, dass die dir die Freiheit rauben und ja, dich versklaven. Ich weiß auch, das ist halt dieser Bereich auch, wo das drinsteht, dass die Jazzmusik, so ich auch schon ein paar Mal erzählt, Jazzmusik halt eben in den Faschismus führt. Und alles ist da irgendwie drin und die ganze, und das war halt eben auch der Grund für diese Verknüpfung damals von dem ganzen Kram mit Gamergate und warum ich da sofort dran denken musste, wenn irgendwelche Anita Sarkeesians um die Ecke kommen und meinen so, Leute, ihr müsst das verstehen, so, ja, da sind Brüste drin und so und das ist hier alles irgendwie, ja, das ist, und unsere super tollen Indie-Games verkaufen sich gar nicht und das ist alles hier Massenware und blablub und tralala. Die Angela Nagel in Kill All Normies sagt auch, dass die Leute, die Gamergate, in der Gamergate aktiv waren, dass die Kriegsspiele gemacht haben, dass die durch die Kultur disincentivized geworden sind. Also, dass man denen beigebracht hat, hier martialische Gewalt zu frönen und dass sie deswegen dann zur Alt-Right gekommen sind. Wow, weißt du, ja, daran erinnert mich das halt. Und vor allen Dingen hier in diesem Ding stand nämlich auch drin, wo war das, dieses mit Kapitalismus? Ja, ich fahre einfach mal ab, was der hier vorliest. Ach, und Fachsein. Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Jede Sparte ist einstimmig in sich und alle zusammen. Die ästhetischen Manifestationen noch der politischen Gegensätze verkünden gleichermaßen das Lob des stählernden Rhythmus. Das ist mein Lieblingssatz. Das muss man halt auch sagen, dieses Buch ist verdammt beschissen geschrieben. Also ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe jetzt echt schon viel Kram gelesen, auch hier aus der Philosophie und politische Bücher und so. Und dieses Buch ist wirklich mit Abstand das mit der größten Windbeutelsprache, so, wo alles irgendwie so viel Fremdwörter wie nur irgendwie möglich, irgendwelchen verklausulierten Scheiß, ästhetische Manifestationen. Wannabe-intelligent wirken, so lyrische Philosophie, die ästhetischen Manifestationen noch der politischen Gegensätze verkünden gleichermaßen das Lob des stählernden Rhythmus. Das Lob des stählernden Rhythmus, ja. Dekorativen Verwaltungs- und Ausstellungsstätten der Industrie sind in den autoritären und den anderen Ländern kaum verschieden. Die allenthalben emporschießenden hellen Monumentalbauten repräsentieren die sinnreiche Planmäßigkeit der staatenumspannenden Konzerne, auf die bereits das losgelassene Unternehmertum zuschoss, dessen Denkmale... Die staatenumspannenden Konzerne von den Fortune 500 1960 zu dem Jahr 2000 sind von den 500 größten amerikanischen Firmen sind noch 6 übrig geblieben, die ganzen anderen sind pleite gegangen, kaputt gegangen. Diese Idee, dass die Konzerne so extrem machtvoll sind, die habe ich früher auch selber lange geschluckt, aber die Idee, dass die Konzerne tatsächlich so machtvoll ist, die ist halt nicht so wirklich da. Also die ist halt eher so eine linke, marxistische Idee, ein bisschen so verschwörungstheoretisch, die Pharma-Lobby, aber, ja, ich meine Konzerne, ich meine, wer hat sowas denn kritisiert, irgendwie Konzerne, aber ich glaube, da kommt gleich noch was. Die umliegenden düsteren Wohn- und Geschäftshäuser der trostlosen Städte sind. Schon erscheinen die älteren Häuser rings um die Betonzentren als Slums und die neuen Bungalows am Stadtrand verkünden schon, wie die unsoliden Konstruktionen auf internationalen Messen das Lob des technischen Fortschritts und fordern dazu heraus, sie nach kurzfristigem Gebrauch wegzuwerfen wie Konservenbüchsen. Die städtebaulichen Projekte aber, die in hygienischen Kleinwohnungen das Individuum als gleichsam Selbstständiges perpetuieren sollen, unterwerfen es seinem Widerpart der totalen Kapitalmacht nur umso... Da war das Triggerwort. Die totale Kapitalmacht. Ja. Ja. Und das, lieber Sally, genau dieser Part, dieses Kulturgesabbel aus diesem Buch ist der Grund, warum ich das Wort Kulturmarxismus verwende. Das ist dieser die Kram von wegen so, macht. Ja, hier, das böse Kapital ist irgendwie, guck mal, es ist überall, da an deinem CD-Player ist das Kapital drin, so. Und es macht uns alle fertig. Ja. Weil wir kommen ja gleich noch zu diesem Ding, Sally wird uns gleich noch irgendwie erzählen, dass es ja eine gewisse Definition von Marxismus gibt und so, ja. Und einer von diesen Aspekten ist halt eben Kritik am Kapital. Und das ist ein Aspekt, der da drin steht, und zwar verbunden mit Kultur. Da steht wie oft Kultur in diesem ganzen Einblenden da drin? Also, ne? Und es ist halt wortwörtlich so tiefgehend von wegen, oh, die Jazzmusik ist immer gleich und die Improvisation ist auch immer gleich und alles ist Mist und blablub und ja. Also was er hier natürlich zeigen will, ist, dass hier Paul Joseph Watson das auch erzählt und ja, es tut er. Und was wäre damit jetzt bewiesen? Damit wäre bewiesen, dass Paul Joseph Watson genauso schlau ist wie die Frankfurter Schule. Imagine my shock. Ja. Ja, aber warte, das Ding ist, der Einfluss des Kulturmarxismus, das macht sich dort am deutlichsten, wo Paul Joseph Watson das erwähnt, einen ähnlichen Text runterspult und es dann auf die Frankfurter Schule selber blamiert. Also, weißt du, so, das ist wortwörtlicher Kulturmarxismus, den er verbreitet. Ja. So gründlicher, wie die Bewohner zwecks Arbeit und Vergnügen als Produzenten und Konsumenten in die Zentren entboten werden, so kristallisieren sich die Wohnzellen bruchlos zu wohlorganisierten Komplexen. Die augenfällige Einheit von Makrokosmos und Mikrokosmos demonstriert den Menschen das Modell ihrer Kultur, die falsche Identität von Allgemeinem und Besonderem. Alle Massenkultur unter Monopol ist identisch und ihr Skelett, das von jenem fabrizierte begriffliche Gerippe, beginnt sich abzuzeichnen. An seiner Verdeckung sind die Lenker gar nicht mehr so sehr interessiert, seine Gewalt verstärkt sich, je brutaler sie sich einbekennt, Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit. Ja, also das ist genau dieses Ding, was wir jetzt haben, was sich da aufgetan hat überall mit irgendwie von wegen, also gerade damals halt eben Computerspielen, aber dann später halt auch bei allem so und dann tu da nochmal diese ganze Portion mit diesem, alles ist Rassismus und so Zeug halt eben rein und du hast genau dieses Ding. Ja. Wahrheit, dass sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimiert. Ja, das ist nämlich auch die Antwort halt eben darauf, auf dieses von wegen, ja, wir müssen jetzt hier mal irgendwie unsere Kritik äußern, weil es ist ja nicht nur so, dass das irgendwie ein Paradigma ist für, dass wir überhaupt Kritik machen können, sondern das da ist die Kritik. So, ne? Ja. Und die Verdeckung sind die Lenker gar nicht mehr so sehr interessiert. Ja, die geheimen Lenker der Bourgeoisie und der Kapitalisten und der bösen Unternehmer, ja. Die geheimen Lenker. Ja, das ist die gelbe Angst. Also ja. Hier Modernität ist böse und was sowieso ganz furchtbar böse ist, ist Liberalismus. Ja. Den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. Zusammenfassend kann man also sagen, dass nach Adorno alle Kultur zur Ware wird und sich Kunst über ökonomische Werte definiert und nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten. Er kritisiert also, dass der Kapitalismus unsere Kultur beschädigt und vereinheitlicht. Und jetzt kommt meine Frage. Wie kommt Paul Joseph Watson darauf, der sich in diesem Video über die Vereinheitlichung der Kultur beschwert, dass die Frankfurter Schule dafür verantwortlich ist, obwohl wir im zentralen Werk der Frankfurter Schule genau die gleiche Kritik finden? PJ, ja, weil er nicht schlau genug ist, ja, um die so verklausuliert zu äußern. Ansonsten wäre er sicherlich ein guter Schüler gewesen in Frankfurt. Ja. W kritisiert Kultur, gibt der Frankfurter Schule die Schuld, Diese kritisieren genau das Gleiche, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass nach Adorno der Kapitalismus Schuld daran hat, dass die Kultur kaputt gemacht und vereinheitlicht wird. Aber das ist überhaupt null eine marxistische Kritik, nein. Ja, dass das Kapitalismus alles zerstört, dass das Kapitalismus die Leute verarmt, dass jeder Erfolg, den jemand hat, nur auf Raub basiert. Und ja, das, was wir da eben hatten, das war ja quasi eine Beschreibung quasi von allen Lebensumständen schon alleine, so nach dem Motto, ja. Naja, und dann wird da gelebt und dann wird das irgendwie gehört und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt so schon Weltformel auf jeden Fall. Ja. Der böse Kapitalismus, der die Kultur zerstört. Ihr könnt und euch ja schon denken, sich, warum das Kulturmarxismus sagt. Ja. Weißt, und man wundert sich, warum man das Kulturmarxismus nennen möchte. Ja. Und deswegen kommen wir kurz auf Three Arrows Video zurück. How Cultural Marxism Became the Far-Right Scapegoat. Dieses Wort ist wichtig. Ein Sündenbock. Und das dürfte euch nicht überraschen. Ja, und die Far-Right ist sein Sündenbock, so Zirkel geschlossen. Glückwunsch. Ja. Ja, und über richtige Probleme kann man nicht reden, sondern nur über entweder Sozialismus, Kommunismus oder Faschismus. Ja, genau, weil andere Sachen brauchen wir eh nicht, weil Liberalismus finden beide doof und deswegen ist es ja halt eben auch auf jeden Fall doof. Ja. Ja, Political Correctness von Konservativen wie Linken, die die Kulturschaffenden hindern, sich frei zu entfalten. Dafür kann man da nicht einstehen, wenn man das falsche, böse Wort verwendet für den Einfluss von der linken Seite, nämlich Kulturmarxismus. Aha. Es passiert leider immer und immer wieder, dass sich irgendwelche Leute, welche politisch aktiv sind oder darüber reden, einen Sündenbock suchen müssen. Eine Wurzel allen Übels, die bekämpft werden muss. Leider ist dieser Sündenbock so effektiv, obgleich ein einfacher Blick in die Literatur, welche als Sündenbock dargestellt wird, eigentlich genau das Gegenteil aufzeigt. Nee, in diesem Fall nicht. Es sei denn, ja, man liest in neoprogressive Linksfaschisten rein und man nimmt Paul Joseph Watson, aber insofern hat er ja auch nicht das Gegenteil gezeigt, sondern nur halt eben gezeigt, dass seine Kritik halt eben Frankfurter Schule-Kritik ist. Top-Cack. Aber vielleicht wechselt der Joseph Watson auch irgendwann nochmal die Lage. Also bei vielen von diesen Leuten würde mich das überhaupt nicht wundern, wenn die da flexibel sind. Ich meine, ist doch eigentlich egal, ob du dich irgendwie drüber aufregst, dass die Sachen nicht christlich genug sind oder dich drüber aufregst, dass die Sachen nicht hier degeneriert in eine andere Richtung sind, von wegen machen uns alle zu schlechten Leuten. Ja. Wen juckt's, ne? Also. Ja. Was wird wohl der eigentliche Grund sein, warum zum Beispiel Popkultur immer seichter wird? Weil sich zum Beispiel Provokation gut verkauft, Sex sells, damit man mehr Aufmerksamkeit generiert und damit mehr verkauft? Beziehungsweise man damit auch mehr Klicks macht, ja, wenn man andere Leute beleidigt? Oder weil ein paar Männer in Frankfurt im 20. Jahrhundert Theorien entwickelt haben, welche subversiv unsere Kultur zerstören, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil gesagt und geschrieben haben? Und jetzt könnt ihr hoffentlich nachvollziehen, warum es so viele Parallelen zwischen meinem Video und das von Three Arrows gibt. Man liest die Primärliteratur vor, welche die Aussagen solcher Leute einfach widerlegt. Der Sündenbock ist eigentlich sehr leicht zu durchschauen. Aber so wie mit allem Internet versucht man trotzdem mit den absurdesten Semantikspielen doch noch irgendwie Kulturmarxismus. Ja, also das triggert mich richtig hart, dieses mit den absurdesten Semantikspielen, vor allen Dingen mit dem, was jetzt gleich kommt. Marxismus die Schuld zu geben. Was der Frankfurter Schule und ihrer kritischen Theorie zum Beispiel auch noch von Rechtsnationalisten und was auch immer vorgeworfen wird, ist, dass sie durch ihre kritische Theorie, ja, die ist in den Geisteswissenschaften sehr bekannt, lernt eigentlich jeder so im Grundstudium. Aber es ist rote ja, Angst, auf jeden Fall so ein heftig marxistisch inspiriertes Ding lernt einfach jeder im Grundstudium. Aber das hat, wenn Amerika hustet und so weiter und so fort, ne, das hat einfach alles keinen, da braucht man sich jetzt wirklich nicht vor fürchten. Also. Es spricht halt nicht unbedingt für die Geisteswissenschaften. So. Salopp gesagt, gibt einen Grund, warum Biologen oder Chemiker mehr Anerkennung in der Gesellschaft erfahren wie die Laberfächer, sage ich jetzt mal. Also Chemiker, ja. Weil sie die Leute heim machen können. Ja. Weißt du? Biologen weiß ich auch nicht. Das Ding ist halt auch, dass ein Großteil von dem ganzen soziologischen Quatsch halt auf Annahmen wie zum Beispiel der Blank Slate Theory, also der weißen Blatttheorie, fundieren und die menschliche Natur komplett ausblendet und man dann in der Biologie halt feststellt, ja, so ein paar Sachen muss man schon beachten und ja, die Geisteswissenschaften haben halt Probleme, Erkenntnisse aus anderen Bereichen zu akzeptieren, die halt schwer umstößlich sind, aber halt irgendwie so vielen Theorien irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber ja, yay, Laberfach. Dass durch diese Theorie man so, und ich sag das jetzt ganz vereinfacht, dass so viel hinterfragt wird, dass die bestehenden Strukturen einfach komplett aufgelöst werden, die Identitäten werden zerstört, bla bla bla und so weiter und so fort. Nee, die Identitäten werden überhaupt nicht zerstört, die Identitäten werden zum alleine Wichtigen erklärt. Ja. Und da, wenn man sich mal die kritische Theorie mal anschaut, und ich habe das auch unten in meinem Top-Kommentar gepinnt, dann wird eigentlich jedem Menschen klar, dass das überhaupt nicht stimmt. Und jetzt ganz vereinfacht gesagt, weil ich kann das leider in diesem Video nicht so zusammenfassen, in der kritischen Theorie geht es letztendlich ganz einfach darum, dass man bestehende Strukturen einfach nur hinterfragen soll. Das ist alles. Nee, das heißt nicht, dass man alles kaputt macht, was schon existiert und alle Identitäten kaputt macht und ja, was auch stimmt, immer. Das heißt man soll nicht. Einfach nur versuchen, Sachen zu hinterfragen, die den Menschen ein Leben lang immer vorgepredigt werden. Ja, und die ja, alle kaputt ja. machen, in Totalitarismus führen, genauso wie diese Definition da gerade gewesen ist von der bösen Heritage Foundation. Und halt eben das mit allen Mitteln der Kulturschaffenheit bis runter zur Jazzmusik halt eben weiterverfolgen. Wegen dem bösen Kapitalismus halt. Also, ja. Es muss ja nicht unbedingt richtig sein, was einem immer vorgepredigt wird. Der Sündenbock ist eigentlich sehr leicht zu durchschauen. Zum Beispiel, was einem immer vorgepredigt wird. Wissenschaftliche Methode wird einem oft vorgepredigt. Postmodernismus hat ein großes Problem mit der wissenschaftlichen Methode. Ich finde die wissenschaftliche Methode gut. Ich finde, dass man, wenn man ankommt und sagt, dass das zum Beispiel Geschichte, dass das alles keinen Sinn macht und dass es da keine zusammenhängende Geschichte gibt, finde ich irgendwie problematisch. Ich finde es irgendwie problematisch, dass Fallogozentrismus als Idee am Start ist, dass Frauen geistig kolonisiert werden durch fallogozentristische Weltansicht. Also durch die Logik und Penis geprägte Ansicht auf die Welt werden Frauen kolonisieren. Es ist nicht wissenschaftliche Methode, die einem zu E gleich MC hoch 2 führt. Nein, das ist fallogozentrischer Kolonialismus, der die Frau erobert. Nach Derrida. So. Ah. Erstens mal, nur mal so als Info. Es gibt halt so die zwei Taktiken, die man fahren kann. Entweder erzählt man so von seinen Ideen, ja, und erzählt und argumentiert für diese und erklärt, warum sie so wichtig sind und weil sie die bessere Lösung haben, vergleicht sie mit anderen, sage ich mal, anderen Methoden oder Lösungen. Ja, genau das. Da hätte ich auch ein Beispiel. Zum Beispiel moderne Medizin hilft Menschen. Schulmedizin ist scheiße. Ob die jetzt traditionell chinesisch, indisch oder afrikanisch ist, ist alles scheiße. Aber Schulmedizin, das hat uns halt irgendwie geholfen. Und ich finde halt Schulmedizin besser. Und Postmoderne sagt, dass du halt auch auf die traditionellen Heilkräuter schwören sollst. Ja, toll. Ja, und vor allem ist genau das, was Dave Rubin da am Anfang in diesen anderthalb Sätzen gemacht hat. Ja. Er hat gesagt, Progressivismus, hat er mitgekriegt, ist nicht so gut. Und deswegen klassisch liberal. So. Ja, aber es war ja auch falsch. Lösungsansätzen. Oder man macht andere einfach nur runter. Und dadurch, ganz klar, hat man Feindbild geschaffen, einen Sündenbock, wie in diesem Beispiel, und man hat selber die moralische Legitimation, dass die eigene Antwort selbstverständlich besser ist als die der gegnerischen Partei. Aber wie gesagt, so wie mit allem im Internet, versucht man dann trotzdem mit den absurdesten Semantikspielen doch noch irgendwie Kulturmarxismus die Schuld zu geben. Und zwar geht es um die Behauptung, dass, ja, man kann jetzt zum Beispiel sagen, dass Marx' Lehren reduziert werden auf Klassenkampf, arm versus reich, und in die heutige Zeit übertragen werden und man einfach sagt, ja, die SJWs machen aus arm versus reich zum Beispiel Frauen versus Männer oder Afroamerikaner versus Weiße. Phallogozentrismus zum Beispiel. Dann die Kimberly Shaw, die Critical Race Theory und den Intersektionalismus begründet hat. Mit Vorbild in der Postmoderne. Ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Foucault sagt, dass der Westen drei große Fehler gemacht hat. Der ist nur objective body of knowledge. Also es gibt keine Sammlung von objektiver Wahrheit. Und wenn irgendwas gefunden wird, an Wissen, was die Menschen besitzen, dann ist es nicht unbedingt neutral und es ist nicht neutral, wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es ist ein Machtding. Das ist ein dritter Schluss, dass halt die Suche nach Wissen immer auch zu Macht führt. Und dass Wissen immer einer Klasse einen Vorteil verschafft und nicht der generellen Menschheit hilft. So. Und für mich hört sich halt dieses wissenschaftliche Erkenntnisse fördern immer nur eine Gemeinschaft, eine Klasse und die nicht allgemeiner Menschheit ist irgendwie, hört sich irgendwie merkwürdig an. Und wenn dann noch die Idee dazu kommt, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern nur für Gruppen einen jeweiligen Narrativ. Es hört sich für mich halt schon ein bisschen so geschwupplig nach Marx an. So rein von dem Text selber kann man das nicht direkt sagen. Hört sich aber gleich an. Später gibt es dann Identitätspolitiker, SJWs, die regelmäßig oft angeben, dass sie genau von den Ideen inspiriert worden sind, ähnliche Rhetorik verwenden. Ich gucke mir das an und denke mir so, irgendwie, ich fühle mich so, als ob es da eine Kontinuität gibt. Allerdings ist natürlich Marxismus und Postmodernismus nicht dasselbe. Ansonsten bräuchte man keine zwei Begriffe, aber so die Rhetorik ist halt schon dieselbe. Ja, da kommen wir ja jetzt zu den Begriffen. Unterdrückten versus den Unterdrückern. Nicht nur zeugt das davon, dass wer auch immer diese Behauptung macht, anscheinend nur ein oder zwei Seiten von Marx gelesen hat, weil zu seinen Thesen noch einiges mehr dazu kommt als arm versus reich. Ja, auch heutige Ökonomen befassen sich mit Marx. Das heißt ja nicht unbedingt, dass Marx Lösungsansätze richtig sind. Wir haben nichts zu verlieren außer unsere Ketten. Das ist was irgendwie das vorletzte Satz im Kommunistischen Manifest. Ja. Und ja, also tut mir leid, diese ganze Unterdrücker-Rhetorik, die hat da schon ist auf jeden Fall ein Aspekt des Ganzen. Ja, und wenn es deckungsgleich wäre, wenn alle Aspekte dabei wären, bräuchte man kein neues Wort. Ja, so ist das. Aber das sehen wir jetzt gleich auch noch, das Problem. Sondern, dass er in einigen Kritikpunkten gegenüber dem Kapitalismus recht hatte, sondern, dass zu Marx' These noch einiges mehr dazu kommt als einfach nur arm versus reich. Und teilweise dann auch diese Vermischung von Postmodernismus und Kulturmarxismus. Damit das Video jetzt nicht länger wird, als es schon ist, zeige ich euch eine kurze Erklärung von Kuck Philosophy. They transformed the Marxist dialogue of rich versus poor into oppressed versus oppressor. The postmodernist types is they're nested inside Marxism. So what they did instead, being highly intelligent individuals, was play a game of sleight of hand and transformed these Marxist presuppositions into postmodernism in the 1970s. The sleight of hand was, oh, well, fine, we'll just play a different oppressor versus oppressed game and we'll introduce identity politics. Peterson claims that postmodernism is Marxism in disguise because all it did was take Marxist class conflict and replace the rich and the poor with the oppressed and the oppressor in general. This is nonsensical because it assumes that a sufficient condition for being a Marxist is simply believing in a conflict between the rich and the poor, which anyone with a minimal understanding of Marxist theory will know is inaccurate. Are the liberals who identify a conflict between the 99% and the 1% Marxists as well? Ja, das ist halt eben... Nee, es tut mir leid, das ist halt ein Aspekt davon. Klar, meinetwegen kann man das jetzt kritisieren, dass Jordan Peterson das so hinstellt, als wäre das Tarnung und nicht irgendwie eine Weiterentwicklung des Ganzen, aber das ist dann halt irgendwie, ja, seine Ansicht meinetwegen, ob die sich da jetzt tarnen oder wie auch immer, aber es ist ja schon ein Aspekt des Ganzen. Und auch jetzt gerade, und dann wird es irgendwie jetzt umgedichtet, so nach dem Motto, naja, wenn das jetzt Marxismus ist, dann ist einfach alles Marxismus, was irgendwie Unterdrückung hat. Aber es ist halt nur ein Aspekt davon, Leute. Und genauso dieses mit den 99%, ne? Also das war ja dieses Ding Occupy-Bewegung, 99%. Also bei der halt Demo auf Stuttgart von Occupy habe ich einen Haufen Marxisten getroffen. Ja, und bei dem Originalding in Amerika war es ja auch so, dass das ja einer dieser ersten Orte war, wo dieser sogenannte Progressive Stack da aufgekommen ist, der ja irgendwie gesagt hat, wer da wann irgendwie reden darf nach identitätspolitischem Kastensystem. Ne? Also irgendwie von wegen die Frauen zuerst und so weiter und so fort, ne? Die Schwarzen oder keine Ahnung. Und ja, also tut mir halt leid, ne? Also dieses 99%-Ding. Und nur weil andere Leute irgendwie unterdrückt sind, sind die dann aber ja meinetwegen nicht vom Kapital unterdrückt oder so. Was ja irgendwie dieses Ding, was wir gerade mit der Frankfurter Schule da, mit dem Adorno-Aufsatz haben halt. Und außerdem ist an halt sich der Aspekt, der das dann wiederum verbindet mit Marxismus. Und ja, also, und ne, das jetzt in dem Zusammenhang wurde eingeleitet hier von Sally mit von wegen so, ja, hier, man kann ja irgendwie die Definition ändern oder so, ja, ne, Semantikspiele machen. Und das ist genauso ein Semantikspiel jetzt hier gerade von Kack-Philosophy. Ne? Irgendwie zu sagen, so, naja, nur weil dieser Aspekt von Marxismus jetzt irgendwie ein Aspekt ist, den es auch irgendwie ohne Marxismus gibt, ist das jetzt kein Aspekt von Marxismus oder was. Nur weil diese ganzen anderen Sachen sich in der stringenten Reihe halt eben aufhalten oder so, das ist alles reiner Zufall, das hat überhaupt nichts damit zu tun. So nach dem Motto, jetzt irgendwie Liberale gegen Feudalherren ist dann auch irgendwie Marxismus gewesen, weil die ja dann auch Unterdrückung haben. Und also entweder alles oder gar nichts. Ne? Und das kommt jetzt, glaube ich, auch irgendwie mit so einer Grafik. Secondly, he maintains that since postmodern. Zu Peterson noch, er hat in seinem Maps of Meaning auch ein Kapitel darüber, dass Rationalismus pfui pfui ist, was halt auch Gaga ist. So ja, ich habe auch so einiges auszusetzen an Jordan Peterson, aber es ändert nichts an der Tatsache, ne? Das auch nochmal für, es kam ja in letzter Zeit auch, also ich habe es noch ein paar Mal gesehen, auch hier bei dem. Ja, woher spare ich mir für den Schluss nochmal? Modernists replaced rich versus poor with oppressor versus oppressed. This remained Marxism, which essentially means that according to Peterson, any ideology involving group. Das hat halt, ist halt Marxismus geblieben, weil das halt in der Linie stand, ne? Mit Kapital und so und Occupy halt eben auch, ne? Mit Kapital und so und. Ja. Conflict is Marxist. Does the fact that during feudal times liberals fought the monarchy because they saw it as oppressive mean that they were Marxists? Does the fact that fascist ideology identifies elements in society that oppress healthy life mean that they are Marxists too? No, of course not. Ja, zu einem guten Stück sind halt die Faschisten antikapitalistisch und deswegen können sich Faschisten und Kommunisten nicht so gut verstehen, weil die eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind und sich gegenseitig die ganze Zeit auf den Sack hauen. Aber das ist ja manchmal auch Goebbels zitiert. Goebbels meinte mal, dass ihm die normalen Bürger, der Mittelstand der Gesellschaft, auf den Keks geht und dass er aber die Kommunisten nicht schlecht findet, weil er die eher zu einem Nationalsozialisten machen kann, wie jetzt einen normalen Bürger. Und ja, also da gibt es halt schon so ein Stück weit eine Verbindung. Für die einen ist es die Bourgeoisie, für die anderen ist es die jüdische Bourgeoisie. Weißt du? Marxism has certain necessary tenets. First of all, Marxism posits a grand historical narrative, that is, historical materialism, something postmodernist philosophers deny. Marxism typically sees history as a succession of economic stages, which many postmodern philosophers deny. Marxism sees each economic stage as more advanced than the past one, which many postmodern philosophers, again, deny. Marxists typically see their goal as the establishment of a worker state, which would then gradually wither away, which again, many postmodern philosophers disagree with. In fact, ja, und jetzt haben wir halt die Sachen, die halt nicht übereinstimmen, gezeigt, aber nicht die Sachen, die übereinstimmen. Und ja, das Einzige, was das halt eben beweist, ne, mit so einem schönen Semantiktrick, ist halt eben, dass das nicht das Gleiche ist, Marxismus und Postmodernismus. Und genauso wie es auch mit der Frankfurter Schule halt eben so ist, aber das heißt ja jetzt nicht, dass dieser Begriff dann, also dass das nicht in der Tradition steht und dass man das halt nicht als Marxismus bezeichnen kann. Also als eine Abwandlung halt von Marxismus. Deswegen ist es ja auch ein altes Wort, Kulturmarxismus halt. Ja. Oh Mann. The postmodern philosopher Baudrillard, who, unlike Foucault and Derrida, actually frequently used the word postmodernism. Ja, das ist vor allen Dingen auch vollkommen egal, ob die Leute das Wort benutzt haben. Also hat die NSDAP ständig gesagt, wir sind die Faschisten? Also, weiß ich nicht. Hm. Did not even see class conflict as today's fundamental conflict. Marxism emerged from Hegel, that is, modern philosophy, and uses the dialectical. Ja, Klassenkampf inwiefern? Also mit diesen neuen Klassen halt, mit diesen identitätspolitischen Klassen. Ja, zum Beispiel hat man sich den Verrückten angenommen, hat gesagt, dass da irgendwelche Leute einfach nur deklarieren, dass das da Schizophrenie gibt, und dann packen sie diese Menschen in Krankenhäuser. Und all das ist halt nicht in Ordnung, weil das ist alles arbiträr so. Und hat damit Geburtshilfe der antipsychiatrischen Bewegung gegeben. Und ja, man hat damals Schizophrenie auf sehr merkwürdige Art und Weise, 50er, 60er, behandelt. Das Ding ist aber, Schizophrenie ist eine echte Krankheit, die man feststellen kann. Postmoderne sagt, das ist eigentlich nur eine Art und Weise, wie man Macht über andere ausübt. Und Schizophrenie an sich gibt es ja gar nicht. Und sowas finde ich halt blöd, weil wenn ein Schizophrener eine Psychose hat, verrückt wird, aktive Wahnvorstellungen hat und Halluzinationen, in dieser Umstand nicht medikamentös behandelt wird, dann verfällt der in ein Drittel der Fällen in den Fieber und wird an diesem Zustand sterben. Und damit ist diese Idee, dass das alles nur ein soziales Konstrukt ist, ist halt irgendwie, finde ich, blöd. So. Aber vielleicht, ja, bin ich halt deswegen. Method, which posits that history moves forward as contradiction leads to negation. For example, capitalism exists as a contradiction between the proletariat and the bourgeoisie. This contradiction increases in intensity to the point where the system is negated, and the negation leads to a new economic stage. Philosophers like Foucault and Deleuze, instead of seeing negation as the agent of change, favored affirmation. They believe that the dialectic method simply creates a new normative standard that excludes the different, seeing it as contradictory. What they wanted is a theory that affirmed not contradiction, but difference, not negation, but affirmation. I could go on about fundamental differences between postmodern philosophers. Wo wir gerade bei Wortspielen sind, gell? Mm, ja. Aber ausbuchstabiert. And Marxist philosophers. But here's the point. Peterson, by claiming that Marxism is disguised under postmodernism just because of its oppressor versus oppressed dynamic, necessarily loses all precision and theoretical rigor. Ja, sag mal, Ewe, kann man eigentlich unter einer postmodernistischen Kritik überhaupt sagen, dass irgendetwas postmodernistisch ist? Kann man das überhaupt erkennen? Ich glaube, das kann man alles gar nicht. Muss man es nicht hinterfragen. To use Marxism in such a loose way to the point where it becomes indistinguishable from many other ideologies is to make the term meaningless. There is a reason why many postmodernists made explicit criticisms of Marxism. Also das Problem heutzutage, diesen bekannten Internet-Pseudo-Intellektuellen, ist es meiner Meinung nach, dass sie bestimmte Begriffe, die gerade so in den Geisteswissenschaften eigentlich genauere Definition haben, dass mit denen einfach gemacht wird, was sie eigentlich gerade wollen. Ja? Postmodernismus ist Kommunismus, Kommunismus ist Sozialismus und irgendwie Nihilismus, und dann sind wir in der Frankfurter Schule und Theorie. Nee, es ist ja eigentlich alles nicht, deswegen sind das ja unterschiedliche Begriffe, aber da gibt es halt einen roten Faden, der da durchführt. Und ja, im wahrsten Sinne einen roten Faden, und vor dem roten Faden habe ich Angst. So. Ja. Und wie gesagt, der Postmodernismus, gerade von Jordan Peterson, wird ganz oft kritisiert. Aber wisst ihr eigentlich noch, wer einer der bekanntesten Kritiker des Postmodernismus war? Wenn nicht sogar einer der bekanntesten? Jürgen Habermas, einer der wichtigsten Köpfe und nach Adornos und Horkheimers Tod Repräsentant der Frankfurter Schule. Wie gesagt, das zentrale Problem dieser Leute ist, dass sie Konzepte und Wörter so schwammig und unpräzise verwenden, dass am Ende eigentlich nur eines übrig bleibt. Politische Schlagwörter, die ja, ein... War Habermas nicht der mit dem herrschaftsfreien Diskurs? Hm. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was dieser Progressive Stack im Endeffekt dann ist. Das ist nach dem Motto, jetzt affirmieren wir hier irgendwie die Gruppen, damit die dann irgendwie reden können, weil ansonsten werden die ja eh nur beherrscht. Und das nächste Ding ist halt, am Anfang von der Frankfurter Schule waren halt was echte Kommunisten mit dabei. So, ich weiß, dass es Postmodernismus, dass es andere Konzepte sind, aber so ein bisschen so was Anrüchiges hat es halt schon, wenn wortwörtliche Geheimagenten und card-carrying Communists mit dabei sind. So, ich finde, diesen Aspekt, der wird halt auch nie irgendwie mitbesprochen, sondern ah, das alles ist eine Verschwörung. Aber es war halt, lest doch die Geschichte von einem Institut selber. So, es ist halt nicht. Das ist frustrierend. Einfach nur dazu verwendet werden, Leute um sich zu scharren, einen Sündenbock zu suchen, um seine eigenen politischen Ziele erreichen zu können. Jetzt will ich euch noch ein letztes Zitat vorlesen. Wir sind ja in der Neuzeit gelandet. Also wir sind vom Zweiten Weltkrieg, waren wir irgendwann mal in der Nachkriegszeit und bei den Studentenprotesten der 68er und irgendwie bei YouTube gelandet. Deswegen noch ein Zitat für euch. Die Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip der Natur ab und setzt anstelle des ewigen Vorrechts der Kraft und Stärke die Masse der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Kultur und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens und ihrer Kultur. Sie würde als Grundlage des Universums zum Ende jeder gedanklich für Menschen fasslichen Ordnung führen. Und so wie in diesem größten erkennbaren Organismus nur Chaos das Ergebnis der Anwendung eines solchen Gesetzes sein könnte, so auf der Erde für die Bewohner dieses Sternes nur ihr eigener Untergang. Nun, von wem ist dieses Zitat? Vom YouTuber Stephen Molyneux. Und der hat ein Buch geschrieben, dessen Untertitel lautet Das letzte Gefecht der westlichen Zivilisation. Nee, oder John Peterson Maps of Meaning? Nee, auch nicht. Oder vom nationalistischen Massenmörder Anders Breivik, der übrigens voll und ganz an Kulturmarxismus geglaubt hat? Nee, Spaß beiseite. Das Zitat ist von Adolf Hitler aus Mein Kampf. Und die einzigen Wörter, die ich rausgenommen hatte, damit sie beinahe ununterscheidbar von diesen ganzen YouTube-Skeptics und was auch immer waren, waren jüdisch, Rasse und Volkstum. Es ist nichts anderes als rote Angst, damals mit der McCarthy-Ära, über das ich ja letztes Mal ein Video gemacht habe, genauso wie heute. Hallo. Hallo, Sally. Ey, sorry, mein Internet ist abgekackt. Sorry, weil du hattest mir schon vorhin den Link geschickt. Ja. Hallo, Sally. Hi. Ich weiß nicht, wollte das einfach fertig gucken. Ja, wir sind ja schon so gut wie am Ende. Was kam denn da noch? Am Ende kommt ja noch halt der Satz von Three Arrows, sage ich mal. Okay, dann mach und ich das, mal. Das, ja. Kulturmarxismus wird durch... Ich kann ja kurz zusammenfassen. Ich meine, es geht ja letztendlich darauf zurück, keine Ahnung, dass die, ja, dass das so dargestellt wird. Weißt du, das Problem ist, ich habe das nur am Anfang irgendwie mitgekommen. Das Video soll nicht sagen, dass es nicht irgendwie Einflüsse in irgendeiner Weise, also als ob es die nicht gegeben hätte, aber dass diese ganz starke Relation, die halt dargestellt wird, als ob die dafür verantwortlich sind, ist halt einfach nicht zu belegen mit der Literatur. Das ist ja alles. Wofür denn jetzt verantwortlich? Für das eine, was Paul Joseph Watson gesagt hat, weil das andere Zeug ist ja jetzt... Also... Das mit dem klassischen Liberalen hat ja jetzt nichts mit verantwortlich für irgendwas zu tun und diese Definition, die Sargon vorliest, hat meistens auch nichts mit Linksfaschismus zu tun. Zumindest wird dieses Wort auch nicht benutzt. Wieso Linksfaschismus? Ja, Hä? Also Von wegen, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall, ja, ist ja unterschiedliche Dinge irgendwie, also das ist alles irgendwie. Ja, nee, es wird ja immer impliziert. Weißt, guck mal, es wird ja immer impliziert, als wenn die Frankfurter Schule sozusagen diesen Neoprogressivismus geschaffen hat. Das sagt ja zum Beispiel Sargon, ja. Das ja, war ja das, und? Was ich kritisiert habe. So, na nach ja, der gleichen... Nicht wirklich, ja, ja. Also du kommst ja dann mit Linksfaschismus und das ist ein nee, anderer nee, Begriff auf jeden Fall. Warte, nee. Habermas, also was ich dann zum Beispiel gezeigt habe, was die oder Adorno auch teilweise kritisiert haben, da gibt es noch viel mehrere Quellen, diesen Linksautoritarismus, dieses Übertriebene, weißt, da gibt es ja noch viel mehr. Also Linksfaschismus ist ja nicht das Einzige, was ich genannt habe, was zum Beispiel Habermas an dieser neuen Linken dann noch kritisiert hatte. Es sind ja noch viele andere Sachen. Aber das ist von der Logik her so ein Stretch, das ist so, wie wenn du sagen würdest, John Rawls Ökonomie-Theorie, wegen dem haben wir jetzt Ausbeutungen in Bangladesch oder sowas. Das ist ja voll der Stretch von ja, einem Punkt, aber ich find trotzdem, machen zum anderen. Gut, also dann kannst du dir das Video nochmal angucken, dann im Nachgang. Also ich hab, wir haben da ja drüber gesprochen, ich sehe es halt ein bisschen anders. Okay. Und ja, aber anhand welcher Literatur siehst du das anders? Ja, schau dir einfach das Video nochmal an, dann siehst okay. du ja unsere. Ja, das wiederholt sich sonst etwas. Ja, das genau. Ding ist halt, dass das halt von der Linken gibt es halt immer das, den Einwand Kulturbolschewismus, B, Andreas Breivik, C, das ist eine Verschwörungstheorie. Dann gibt es halt die auf der Far-Right-Seite eine Verschwörungstheorie. Dass es halt, dass zum Beispiel die USA kommunistisch okkupiert sind und dass halt die Frankfurter Schule damit was zu tun hat. Und in meinen Augen sind halt beide Einordnung von der Strömung halt falsch. Und wenn du Kulturmarxismus sagst, dann meinst du damit keine umspannende Verschwörung, sondern einfach gewisse Konzepte, die eine die bestimmt die Geschichte haben und die in der heutigen Zeit von manchen politischen Gruppen angewendet werden. Aber Postmodernismus an sich wird aber halt auch von den Konservativen verwendet. Und du kannst es nicht alles nur auf die Linke, wie soll man sagen, so blamen, also die verantwortlich machen. Aber so an sich, dass das halt eine Debatte gibt zwischen links und rechts, dass der Begriff Kulturmarxismus halt nicht passend ist halt, lässt halt die liberale, also die klassisch liberale Sicht irgendwie aus auf die Sachen. Also ist halt einmal der Streit zwischen konservativ und einmal zwischen links, ist aber halt liberal wird halt ausgelassen. Also. Naja, es gibt ja auch viele liberale Kritiker, die dieses Konzept kritisieren. Und wie das ja zum Beispiel von dem Think Tank, den Sargon ja zum Beispiel aufgenommen hat, hat das ja auch einen Grund, warum dies kritisiert wird. Weil, sag ich mal, zu der damaligen bleibenden Zeit in den 50ern, 60ern, man eine sehr strikte, autoritäre, konservative Hegemonie hatte in der Gesellschaft, die dann halt aufgebrochen wurde. Klar ist die Frankfurter Schule mitverantwortlich mit den 68ern. Klar, wenn sie sagen, hinterfragt Strukturen, die jetzt bestehen, weißt, dass das bestimmte Sachen aufbricht, weißt, aber ja. Daraus zu schließen, jetzt haben wir Neoprogressive, ist halt eine sehr gewagte These. Und ich habe auch danach geguckt und ich finde, den Case kann man teilweise machen, aber mir ist keine Literatur bekannt, die, weiß nicht, von radikal-feministischen, zum Beispiel die wie heißen die Roten? Ach, ich weiß gerade nicht. Also so Second Wave Feminists, dass die jetzt ganz groß von Adornos und Horkheimers Texten beeinflusst waren. Das ist ja die. Kannst du halt zum Beispiel machen. Also, ja, ja, aber zum Beispiel bei Derrida, der hat ja das Konzept von Phallogozentrismus vorgebracht. Also. Ja, jetzt wiederholen wir uns halt wirklich. Es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass du erst so spät reingekommen bist, aber nee, okay. Ich möchte jetzt halt wirklich nicht das alles nochmal wieder durchkauen. Ja, also nee, kein Problem. Ich spiele dann jetzt nochmal kurz den Rest ab und dann habe ich noch was Abschließendes auf jeden Fall. Ich eine einfache Frage widerlegt. Wo sind die Beweise? Wo sind die Aussagen in der Primärliteratur? Ich warte schon die ganze Zeit darauf, aber das Einzige, was mir daraufhin geschickt wird, sind vereinzelte, keine Ahnung, Funkvideos, Jäger und Sammler oder irgendwelche Studenten an Universitäten, die eine Vorlesung stören. Als ob das was Neues wäre, dass junge Studierende so überzeugt von ihrer politischen Meinung sind, dass sie dann wirklich dumme Sachen anstellen. Aber auch hier, die Denker der Frankfurter Schule haben Dinge wie Political Correctness und Autoritarismus nicht ausstehen können. Adorno ist es damals zum Beispiel passiert, dass studierende Feministinnen sich ausgezogen haben und ihn in der Vorlesung geküsst haben, um sozusagen patriarchale Strukturen zu kritisieren. Daraufhin. Ja, das ist halt eben zum Beispiel so ein Ding, wo die Leute ihr, ja, halt von allen Theorien und Kram natürlich immer noch irgendwie in ihrem in ihrer Welt halt irgendwie gefangen sind, ne? Und das wird sicherlich irgendwie ein Kulturschock für den armen Typen irgendwie gewesen sein oder so. Außerdem kenne ich die Geschichte auch ein bisschen anders, nämlich dass er irgendwie geweint haben soll darüber oder so. Aber weiß ich nicht, vielleicht hat mir auch jemand Quatsch erzählt. Michel Foucault hat die Revolution in Teheran vom Ayatollah, was zum heutigen Gottesstaat Iran geführt hat, gefeiert, weil die halt gegen die Moderne waren und halt wieder eine Rückkehrung auf ursprüngliche Werte hatten, ihre Gesellschaft, und hat deswegen den Ayatollah gefeiert. Also, ja. Hat halt Adorno die Polizei gerufen. Aber darüber redet halt anscheinend keiner, weil es ja ihre Aussagen widerlegen würde. Zusammen. Ja, das heißt aber nicht, dass irgendwie Sarkisien nicht mit diesem ganzen, halt von wegen die Kunst ist halt böse, böse, böse, sich nicht auf diesen Kram irgendwie stützt. Zusammengefasst kann man sagen, genauso wie der sogenannte Schuldkult. Das kann ich gerade so nicht stehen lassen. Das ist jetzt argumentativ ein bisschen stretch zu sagen, wir haben eine Gedankenschule, die sagt, hinterfragt das einfach. Und bis zu Sarkisien, die dann sagt, jetzt dekonstruieren wir das mal fünfmal. Also deswegen auch mein Vergleich vorhin mit Rawls, mit seiner Wirtschaftstheorie. Und wegen Rawls haben wir jetzt ausgebeutete Leute, die in so einer Polyesterfabrik umgekommen sind. Ich frage jetzt dich zum Beispiel, ziehst du diese Verbindung? Naja, weil ich dieses Buch gelesen habe halt. Dialektik der Aufklärung. Und da haben wir auch gerade drüber gesprochen, über diese entsprechende Stelle, weil das ist ja halt diese ganze Kritik des Kulturbetriebes und Zeug. Ja, meinetwegen hat die jetzt bei Proxy gekriegt oder irgendwo sonst wie, ist mir auch ehrlich gesagt relativ egal, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie groß abwegig von dem Ding. Und ich sage jetzt mal, Rawls irgendwie mit Schleier des Nichtwissens oder so, weiß ich jetzt nicht, wie sich das jetzt zum Ausbeuterfabrik irgendwie verknüpft. Oder was du da jetzt meinst. Aber ja. Kulturmarxismus einfach nur ein Meme, an das die Leute glauben, weil sie es so oft wiederholen, bis sie selbst daran glauben, aber dafür keinen einzigen Beweis haben. It's nothing but Red Scare Hysteria, then and now. And here's where we come full circle. The cultural Bolshevism. Ja, das ist dieses Ding hier mit diesem at least in Weimar Germany, there was legitimate possibility of communism taking over for a certain period of time. Also tut mir furchtbar leid. Wir haben in Deutschland die DDR gehabt. Und wir haben nicht nur Weimar Deutschland gehabt. Hä? Ja, also ich meine, von wegen roter Angst und so ein Ding, wir haben die DDR gehabt. Also. Ja, die DDR war in der DDR. Wir reden ja von der BRD. Ja, Weimar war auch in der DDR, oder was? Also ich meine, oder ist das jetzt so ein Semantik-Ding, oder ich weiß es nicht. Ich verstehe nur dein Argument nicht. Ich habe immer so das Gefühl, als wenn du, als wenn ich... Diese Einblendung ist einfach Quatsch. Also ich meine, das ist was ich irgendwie... Was soll das denn? Ja, in Weimar, Germany, there was a legitimate possibility of communists taking over. Das stimmt doch. Danach gab es nie wieder ein Problem, oder was? War ja rote Angst. Das wird nie gesagt. Du implizierst das immer aus der Aussage. Ich behaupte nicht, dass es kein Problem gab. Nee, aber dein Kumpel, der Sozialist hier, der also... Hört ihr mich noch? Sorry? Ja. Achso, sorry. Ja, ich verstehe, vielleicht bin ich irgendwie, verstehe ich deine Prämisse nicht so ganz. Also, ich meine, dieser Fakt ist ja richtig, dass sie die Macht ergreifen. Aber das mit der DDR zu vergleichen, ich meine, das war so wie die sowjetische Besatzungszone, die konnten ja nichts wählen. Das ist ja nicht das, aber in dem Video im Kontext geht es darum, wie in einer normalen liberalen Gesellschaft subversiv durch Einflüsse was übernommen wird zu Sozialisten oder Kommunisten. Die DDR wurde nicht subversiv eingenommen, es war eine sowjetische Besatzungszone. Ja gut, in Weimar hat man es auch mit Gewalt probiert. Ja, aber ich meine jetzt dein DDR-Beispiel. Ja, also wenn ich jemand irgendwie mit drei Pfeilen in meinem Account irgendwie wäre, dann weiß ich auch nicht, also... Ja, du hast doch gerade das... Lustig. Ganz kurz. Ja. Ja. Sorry, ich lass dich rausreden, tut mir leid. Nee, schon okay, ich glaube, wir kommen gerade nicht so richtig drauf, aber auf jeden Fall, ja. Nee, du hast doch gerade gesagt, es gab noch öfter... Zeiten in unserer Vergangenheit, wo das hätte passieren können oder wo es eine Gefahr gab. Das war doch deine Aussage, oder? Oder ja, nicht? Also wir haben auf jeden Fall... Ich meine, the Three Arrows sagt, dass das ist nothing, it's nothing but Red Scare. Wir hatten in der Weimarer Republik einen Versuch von den Kommunisten, die Macht übernehmen. Wir hatten die revolutionären Zustände kurz nach dem Ersten Weltkrieg 1990. Wir hatten den RAF-Terror nach den 68ern im Westen Deutschlands. Wir hatten die Besatzung die Besatzung kann man von mir aus weglassen, aber zu sagen, it's nothing but Red Scare, wenn es Leute gab, die in kommunistischen Parteien aktiv waren, die mit dem KOM intern, mit dem Büro für die weltweite bolschewistische Revolution in Moskau in Verbindung waren, in der BRD, genauso wie in Weimar. Wenn man da sagt, it's nothing but Red Scare, ist für mich irgendwie zu wenig. So. Das Problem ist der Kontext. Der Kontext geht nicht davon aus, dass man sagt, es gab nie Probleme. Diese Red Scare Hysteria bezieht sich darauf, auf dieses Kulturelle, auf dieses Cultural Marxism-Ding. Das heißt nicht, dass es keine Verbindung gab zu Sowjets oder Spionagezeug oder RAF. Das ist ja eine Tatsache. Der zweitgrößte Medienkonzern in der Weimarer Republik war von Münzberg, einem Typen, der mit Trotzki und mit Lenin Kontakt hatte. Der hat Filmstudios in den USA gegründet, der hat Zeitungen generell im Westen überall aufgemacht und der hat den zweitgrößten Medienkonzern innerhalb der Weimarer Republik unter Kontrolle gehabt, war ein Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands und war ein Mitglied von Komintern. Und also da war schon eine Gefahr vorhanden, so dass die kulturelle Aspekte verwenden, um eine Übernahme durchzusetzen. Wenn sie sich in Film, Fernsehen, im Kino betätigen. Also das zu sagen, dass das nur Red Scare ist, ist irgendwie, finde ich, dünn. Also. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ich gucke gerade die Ergebnisse der Reichstagswahlen. 2,1% 1920. 12,6%, dann 24%, dann 8,9% und es schwankt immer so bei 10% und so rum. Ich sag jetzt nicht, dass es da keine Grund gab, da vorsichtig zu sein oder sowas. Aber er sagt ja spezifisch Red Scare Hysteria. Er sagt nicht nur Red Scare, sondern Hysteria. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man in überall einen Nazi sieht, der zum Beispiel irgendwas gegenüber der Flüchtlingskrise sagt und das kritisiert. Das ist die Quintessenz. Ja, aber ich meine, wenn sich jetzt jemand irgendwie ein Symbol von der IB irgendwie wohin knallen würde und das sagen würde, dann wirst du ja wahrscheinlich auch nicht denken, dass es. Also ich finde dann einfach nur dieses, dass du dir diesen Sozialisten da irgendwie rausgepickt hast, wundert mich halt auf jeden Fall nur. Also dann wäre es vielleicht gut, den auch mal zu fragen, was der halt genau damit meint, dass er dieses Symbol benutzt, vor allem in diesem historischen Kontext. Weil, soweit ich weiß, war das ja ein Kampf gegenüber, wie war das, Kommunisten, Faschisten und was war der dritte Pfeil? Weiß gerade nicht. War das nicht Arbeiter, Bauern und Intellektuelle, die sich gemeinsam sozialistisch verbünden? So hatte ich das auch gelesen, zumindest wenn man diese Wikipedia-Seite glauben kann. Ja, aber gut, ich glaube, es ist auch schon spät und vielleicht müssen wir uns einfach noch am anderen Tag nochmal wieder treffen. Ja, ich glaube, das wäre besser. Dann hätten wir eine bessere Debatte, weil wir kauen viel weder, was am Anfang vom Video gesagt worden ist. Ja, kann sein. Und ich will halt, ich will überhaupt nicht, und das hatte ich ja auch in meinem Video eigentlich gesagt, und das nervt mich auch so ein bisschen mittlerweile, weil ganz ehrlich, es ist auch so, dass ich die Fehler auch oft gemacht habe. Aber diese ständige, was weiß ich, einfach nur diese Ruminterpretiererei, wenn wir ideengeschichtlich irgendwas beschreiben wollen, das sehe ich mittlerweile so als, kann man halt sich anhören, aber da reicht es halt, da muss halt irgendwie Primärliteratur drankommen. Ja klar, ich habe zum Beispiel auch ein gutes Buch, was die Geschichte der Frankfurter Schule beschreibt. Da geht der Typ selber auch darauf ein, dass zum Beispiel George Lukács, der ein Buch geschrieben hat, was einflussreich war in den 20er Jahren innerhalb der Frankfurter Schule, also in dem Institut für Sozialforschung. Und der war ja in der ungarischen Sowjetrepublik Teil der Kommunistischen Partei von Ungarn und war Erziehungs- und Kulturminister. Und der hat halt später nicht, es ist nicht ins Institut mit reingekommen, hat aber ein Buch geschrieben, was halt in den 20er Jahren innerhalb des Instituts stark einflussreich war. Und der andere Bube, der halt mit dabei war, war halt ein Marxist und aktives Mitglied der Kommunistischen Partei. Also das Institut war halt in den 20er Jahren ein marxistisch-leninistischer Think Tank. Und die postmodernen Ideen, die sind halt erst später reingekommen. Und ich meine, es ist auch unfair, sozusagen da eine direkte Kontinuität unbedingt rein interpretieren zu wollen, weil sich ja so ein Institut auch ändern kann in jegliche Richtung. Also so eine Unterwanderung kennen wir manchmal konservativ, manchmal links. Das ist schon oft passiert, aber sozusagen, was mir ein bisschen gefehlt hat, war sozusagen die Ursprungsgeschichte von der Frankfurter Schule. Da ist schon verdammt viel Rauch. Also sozusagen, das nur abzutun ist halt irgendwie, ich finde es dünn, weil halt das schon auch verwoben mit der marxistischen Geschichte ist. Und da gibt es auch ein ganz gutes Buch dazu, wie heißt es? The Critique of Domination, The Origins and Development of Critical Theory. Und da geht man halt ganz gut drauf ein. Und ich finde irgendwie, das Problem ist halt auch, dass wenn du die Frankfurter Schule ordentlich erklären möchtest, dass du mindestens 8 Stunden brauchst, um erstmal alles zu erklären, ohne dass du irgendwas gut oder schlecht findest, sondern nur um die Grundideen zu erklären. Aber ja, mein Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal kurz. Wir können ja noch kurz weiterreden, aber jetzt den Stream vielleicht schon mal beenden. Ja, okay. Na, dann müssen wir jetzt darf ich noch kurz was sagen? Ja, klar. Würde mich freuen für die ganzen Leute im Chat, weil ich habe immer so das Gefühl, man versucht so ein bisschen hermeneutisch trotzdem irgendwie eine Verbindung zu ziehen. Aber ich lade jeden ein, mir irgendwelche Primär- oder Sekundärliteratur zu schicken. Ich habe nach 5 Tagen immer noch keine gefunden, aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Mein Twitter-Handle kennt ihr ja hoffentlich. Viel Spaß. Danke. Okay, ciao Leute, bis morgen zum regulären Stream. Kulturmarxismus! Ba-da-da.